Ich empfinde einfach auch so das Bedürfnis wirklich vom Vater, uns wirklich Jesus zu zeigen. Und Jesus ist hier im Raum und er geht hier durch, aber er möchte noch realer für dich werden. Und deswegen einfach bitte ich dich wirklich in seinem Namen, einfach alles andere wegzutun, jede andere Ablenkung, alles, was dich von ihm jetzt gerade ablenken würde, alles, was dich für irgendwas anders konzentrieren würde, keine Ahnung, auf deinen vollen Bauch vom Mittagessen oder was auch immer es ist, tu es einfach weg, ja, auf irgendwelche Leute um dich herum, richte dich einfach völlig aus auf Jesus, weil er möchte noch realer werden hier im Raum und es hängt auch damit zusammen, wie wir uns auf ihn ausrichten, es hängt mit unserem Fokus zusammen. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes, da wo sein Volk sich wirklich auf ihn ausrichtet. Also lass dich nicht ablenken, sei nicht in irgendeiner Haltung von, oh, schauen wir mal, was jetzt kommt oder so. Hey, du wirst gar nichts empfangen im Endeffekt, sondern du musst alert sein, wach sein, ausgerichtet sein. Und Jesus kommt zu dir und er begegnet dir. Halleluja. Also, wenn wir diese Lieder singen, wenn uns wirklich bewusst ist, was wir da singen, dann müssen wir eigentlich eine heilige Ehrfurcht bekommen, weil wir singen ja die ganze Zeit, dass Jesus da ist, dass sein Geist da ist. Weißt du, da gibt es nichts, was sich halten kann in seiner Gegenwart. Weißt du, da gibt es nichts, was sich halten kann in seiner Gegenwart, was nicht zu ihm passt. Nichts, kein Gedankengebäude, keine Sünde, kein was auch immer es ist, keine Ablenkung, nichts kann sich halten. Halleluja. Also lass uns wirklich, ganz und gar, wirklich auf ihn ausrichten. Du hast den Tod besiegt, dich frei gemacht, jede Kette zerbrochen. Jetzt lebe ich im Überfluss in deiner Herrlichkeit. Du hast den Tod besiegt, mich frei gemacht. Jede Kette ist zerbrochen. Jetzt lebe ich im Überfluss in deiner uns den Namen singen mit wie ein Mann, wie ein Mann. Jesus. Geist. Das ist nicht eine emotionale Sache, sondern es ist im Geist. Also im Geist sind wir versetzt in diesen Raum. In diesen Raum des Himmels. In diese geistliche Welt, in der der Name Jesus jede Autorität hat. Also nicht nur die Erde, nicht nur die Dämonen müssen sich beugen vor dem Namen Jesus, sondern auch die Engel und all die himmlischen Herrscher und all die Kreaturen, die da im Himmel sind, um den Thron rum und sonst wo im Himmel. Sie alle, sagt Psalm 103, Vers 20, sie gehorchen seiner Stimme, sie hören, wenn in seinem Namen dekretiert wird, sie hören, wenn in seinem Namen gesprochen wird, sie hören, wenn sein Name im Zentrum steht, sie hören, wenn wir uns identifizieren mit Jesus und wenn Jesus in der Atmosphäre des Himmels, wenn Jesus spricht, wenn Jesus spricht durch seine Gefäße hier auf der Erde, weißt du, dann bewegt sich der ganze Himmel mit. Das sind Engel, die sich bewegen in dem Namen Jesus. Danke, Vater, gerade jetzt für Engel, die sich bewegen in dem Namen Jesus hier im Raum. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass sie das Werk des Vaters tun. Danke, Herr, dass sie tun und lauschen, was im Namen Jesus gesprochen wird. Und dass sie hier sind, um auszuführen, was gesagt wird, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Ich sehe, wie dort drüben hier in diesem Bereich da zu meiner Rechten, da in diesem Bereich, da ist jemand und du brauchst eine Herzoperation. Und ich sehe aber, wie Engel, wie so Operationsengel, handwerkliche Engel, hier wirklich handwerklich aktiv werden, wie sie beginnen, einfach sich bereit zu machen. Wenn wir jetzt gleich das Wort im Namen Jesus sprechen, das Wort der Wiederherstellung, das Wort der göttlichen Ordnung, wen betrifft es da hier in diesem Bereich? Wink du, ja, okay, streck deine Hand weit aus. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du diese Frau gerade jetzt berührst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass in dem Namen Jesus jetzt die Engel bereitstehen, bereit zu ihren Zeichen. Ich sehe drei, vier Engel um dich herum, die bereit sind für die Operation. Und ich sage in dem Namen Jesus, göttliche Herzoperation, Herr, ein neues Herz. Ich setze es jetzt frei in dir, in Jesu Namen, so wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Das sind die Engel, die machen es. Halleluja. Oh, oh, oh, oh. Danke, Jesus. Das Gute ist, dass Engel viel schneller sind als Ärzte. Halleluja. Wow, was im Natürlichen vielleicht eine 4-Stunden-OP oder eine 2-Stunden-OP gewesen wäre. Bei den Engeln sind es gerade mal 2 Minuten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sing weiter den Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Weil er tut das Werk. Weißt du, die Engel reagieren auf den Namen Jesus. Die Engel reagieren auf den Namen Jesus. Halleluja. Ich habe mehrere Personen gesehen hier im Raum, überall verteilt im Raum, mit Rückenproblemen, Skoliose, auch akute Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle. Ich glaube, also sind mindestens ein Dutzend, habe ich gesehen, mindestens ein Dutzend Leute mit Bandscheibenvorfällen, Skoliose, Schmerzen im Rücken, akute Schmerzen im Rücken. Wer hat alles akute Schmerzen im Rücken? Darf man sehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, das sind sogar mehr. Da oben sind auch noch ein paar. Halleluja. Haltet eure Hände ausgestreckt. Wir lassen jetzt wirklich das ausgegossene Salböl des Namens Jesus zu euch hingehen. Ausgegossenes Salböl ist sein Name. In seinem Namen reagieren die Engel. Und Vater, ich danke dir für alle diese Heilungsengel jetzt, auch teilweise Operationsengel, die notwendig sind. Ich danke dir, Herr. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, Rücken kommt in die Ordnung Gottes. Jetzt in Jesu Namen. Wirbelsäulen kommt in die Ordnung Gottes. Skoliose, Wirbelsäulen, streckt euch. In Jesu Namen. Bandscheiben an eurem Platz. Sehnen, Nerven, Bänder an euren Platz in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Wirbel, Wirbel jetzt. Zwischenraum zwischen Wirbeln, Streckung jetzt in dem Namen Jesus, wo Nerv auf Knochen gedrückt hat, Nerven eingeklemmt waren oder Knochen auf Knochen war, in Jesu Namen jetzt frei und los. Oh, danke. Danke, Jesus. Da ist es, da ist es, da ist es. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Die Engel sind aktiv. Halleluja. Ich danke dir. Ich danke dir überall. Halleluja. Halleluja. Wow. Einige, die akute Schmerzen hatten, du merkst jetzt schon, wie es leichter wird. Du merkst schon, wie es verschwindet. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Tu etwas, was du vorher vielleicht so nicht tun konntest. Gerade jetzt beginn einfach etwas zu tun. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weil in dem Moment, wo du im Glauben handelst, versiegelst du das Wort des Herrn und du versiegelst das Werk der Engel. In Jesu Namen, neue Wirbelsäule. Halleluja. Halleluja. Schüttel dich mal. Schüttel dich mal. Wenn du ein Problem hattest mit der Wirbelsäule, schüttel dich mal. Halleluja. Beug mal nach vorne. Beug einmal nach vorne. Beug einmal nach vorne. Komm wieder hoch. Halleluja. Mach einmal so zur Seite. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie viele von euch haben das Gefühl, wie wenn sie einen neuen Rücken bekommen hätten? Halleluja. Da? Jemand? Wer noch? Da drüben auch? Halleluja. Da oben auf der Empore. Wer hat das Gefühl? Ich hatte das gerade so. Einige werden das Gefühl haben, wie wenn sie einen neuen Rücken bekommen haben. Du auch? Halleluja. Danke, Jesus. Überall da auch? Danke, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Kommt ihr mal nach vorne, alle, die das Gefühl haben, dass sie jetzt einen neuen Rücken bekommen haben. Wow. Ich spüre, die Engel sind hier dabei. Wirklich mit kreativen Wundern. Kommt einfach mal hier nach vorne. Ihr anderen könnt alle da bleiben, wo ihr seid. Ihr anderen bleibt einfach da, wo ihr seid. Aber die einfach spüren, dass du hast einen neuen Rücken bekommen. Halleluja. Lass mal hören. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist passiert gerade jetzt? Also es ist, wie wenn jemand mich hochgezogen hätte und aufgerichtet. Und ich bin viel größer. Und wow, du bist größer. Du musst dich nur mehr messen, glaube ich. Wir hatten schon einige, die nachher 2-3 Zentimeter größer waren als vorher. Und der Kopf sitzt gerade. Halleluja. Was hattest du genau für Probleme? Also hier unten hoch alles und sowas. Aha. Wie lange hattest du das? Halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und jetzt ist vollkommen, wow, sie ist gewachsen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Wow. Und gefüllt wird sie auch mit dem Heiligen Geist. Wow, ich sehe, Gott wird dich an diesem Wochenende so abfüllen wie noch nie in deinem Leben. Halleluja. Komm du mal zu mir. Was war bei dir? Ja, Bandscheibe. Okay. Also ich sitze sehr viel von meinem Klavierspielen und Unterrichten. Und es war so ein übernatürliches Feuer, was mich einfach berührt hat. Also sehr schön. Es ist einfach Heilung geflossen. Wow. Und jetzt, wo hattest du vorher die Schmerzen? Hier, überall. Immer wieder. Und jetzt? Beug dich mal runter. Beug dich mal runter. So. Okay, wie ist es? Super. Halleluja. Neuer Rücken. Der zweite neue Rücken. Danke, Jesus. Ich hatte wirklich das Wort, dass Gott Leuten neue Rücken gibt. Halleluja. Was hast du? Und ich hatte hier Schmerzen in dem Bereich. Okay. In der Mitte so. Und auch Dauerschmerz. Mhm. Und als dann so gebetet wurde, wurde es wie weiter. Und Wärme kam ganz stark. Ja. Und ich habe wirklich das Gefühl, wie wenn alles weiß, weil ich die Schmerzen gar nicht mehr habe. Wow. Ja. Dritter neuer Rücken. Halleluja. Wer hat noch einen neuen Rücken bekommen? Du hast auch einen neuen Rücken bekommen. Ich hatte einen Autounfall vor 2-3 Monaten. Du hattest einen Autounfall? Und da ist der Schulter gebrochen. Ja. Und der Brustwirbel Nummer 8 ist gerissen. Okay, und jetzt? Jetzt geht es eigentlich ziemlich gut. Wow. Was heißt das? Wo hattest du Schmerzen? Da hinten im Rücken. Im Moment sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Amen. Nicht nur im Moment. Ich hoffe, dass das ist eine deutsche Aussage. Die gibt es im Himmel nicht im Moment. Ich hoffe. Im Himmel ist geheilt. Halleluja. Ich hoffe, dass sie wegbleiben. Ja, was Jesus tut, tut er ganz. Es ist besser, du glaubst es und du stellst dich drauf. Ich fühle mich auch besser. Ja, du hast einen neuen Rücken bekommen, das glaube ich. Ja, ja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Du hast auch einen neuen Rücken bekommen. Ja, habe ich auch. Ich habe immer wieder Schmerzen in der Lende. Und ich habe vor ein paar Jahren die Diagnose Skoliose genau bekommen. Mhm. Und als für mich gebetet worden ist, ich habe einfach diese Leichtigkeit gespürt von Jesus. Ja. Und schon das zweite Mal, dass ich hier geheilt bin. Okay. Ja, ich hatte letztes Mal 2020 einen Autounfall. Okay. Und da war Nancy Cohn hier. Aha. Und ich hatte richtige, richtige Rückenschmerzen. Okay. Und als wir hinaufgestiegen sind in den Himmel, wurde ich komplett geheilt. Okay, und von was bist du jetzt genau geheilt worden? Hier in der Lende. Die Lende? Ja, genau. Wow. Da hatte ich immer Schmerzen. Keine komplett mehr. Komplett weg. Komplett weg. Halleluja. Jetzt war jetzt der fünfte neue Rücken. Danke, Jesus. Wow. Jesus. Schau. Sie kriegen neue Rücken, aber nicht nur neue Rücken, sondern sie werden auch gefüllt mit dem Heiligen Geist. Wer hat noch einen neuen Rücken bekommen? Ihr zwei habt auch beide einen neuen Rücken. Nummer 6 und Nummer 7. Was ist bei dir gewesen? Skoliose und hier in dem. Und was ist jetzt? Es ist gerade. Es ist gerade. Du spürst, du bist auch gewachsen. Ja, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich hatte einen Unfall gehabt, und zwar, dass sie mir zwei Titanstangen in den Zwei Titanstangen gesetzt. Oh, dann konntest du nicht beugen, oder wie? Und die waren im Grunde eigentlich unnötig. Ach so. Die waren aber eine Beschränkung. Ich konnte viele Dinge dadurch nicht mehr so gut machen. Okay. Und wie du jetzt für Rücken gesprochen hast, habe ich ganz stark empfunden, dass sich diese Titanstangen sich auflösen und durch Knochen ersetzt werden und der ganze Rücken neu wird. Amen. Und ich habe gespürt, dass es einfach... Was konntest du denn nicht machen mit den Titanstangen? Sag mal, ich konnte grundsätzlich auch alles machen, aber das hat immer weigetan. Okay. Bei Belastungen, Schmerz. Ich habe gespürt, dass es mir wehtut. Ich wollte... Dies ist fremd. Das gehört nicht dahin. Ja, ja. Gott will da rein. Amen. Beweg dich einfach mal. Beweg dich einfach mal. Ja. So. Wow. Das ist die Kraft Gottes ist auf jeden Fall. Wow. Halleluja. Keine Schmerzen. Nein. Wow. Keine Schmerzen. Ja. Halleluja. Wow. Ein neuer Rücken. Wow. Titanstangen. Halleluja. Ich hatte mal... Das war im Gottesdienst, wo sich auch Metall aufgelöst hat im Körper. Da war ein Metallingenieur im Gottesdienst und der sagte, als du gebetet hast, habe ich gerochen den Geruch von verdampfendem Metall. Der wusste, wie das riecht. Ich weiß es nicht, wie das riecht, aber der wusste, wie das riecht. Ich habe gerochen den Geruch von verdampfendem Metall. Halleluja. Das war, glaube ich, der 7. neue Rücken. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, geben wir mal Jesus die Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns nochmal den Namen Jesus singen. Lass uns nochmal den Namen Jesus singen. Eine Aktivität von Engeln. Sing es einfach weiter. Es wird immer dichter, es wird immer dichter. Das sind kreative Wunder im Raum. Was ist gerade gesehen? Es waren 7 kreative Wunder, von denen wir gerade gehört haben. Er ist dabei, er ist dabei, er ist dabei. Danke, Jesus. Oh, Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Und ich glaube, dass noch ein paar hier sind und es ist tatsächlich so in deinem Leben, wie wenn einfach durch Attacken des Feindes, gesundheitliche Probleme, du wie vom Teufel überwältigt worden wärst. Da sind Einschränkungen in dein Leben gekommen, seien es Bewegungseinschränkungen, seien es Einschränkungen einfach in deinem, zum Beispiel Einschränkungen dadurch, dass du auf Sauerstoff angewiesen bist oder auf bestimmte Hilfsmittel wie Stöcke oder Rollator oder Rollstuhl oder was auch immer. Weißt du, wo der Feind wie die Oberhand gewonnen hat? Der Bobby hat es heute Morgen gesagt, der Feind hat die Oberhand gewonnen, bis Gott auftaucht. Halleluja. Bis der Name Jesus ausgesprochen wird über dir. Und wenn du einfach so das in deinem Leben einfach erlebt hast in der letzten Zeit, dass wie der Teufel hat dich wie überwältigt. Es kann auch sein, durch seelische Attacken kann es auch sein. Angstattacken, Panikattacken, was auch immer. Überwältigt in deinem Leben. Dann empfinde ich, wir sollen jetzt den Namen Jesus ausrufen über dir und im Namen Jesus muss jedes Knie sich beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Jeder Geist von Krankheit muss sich beugen und die Engel müssen aktiv werden, um die notwendigen Wunder zu wirken, um dich aus diesem Gefängnis herauszuholen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wen betrifft das alles hier im Raum? Du bist wie in einem Gefängnis durch gesundheitliche Probleme oder durch massive seelische Probleme, wie in einem Gefängnis eingeschränkt. Streck einfach mal deine Hand aus. Wow. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf. Pass auf, es sind einige. Wow, ich glaube, heute gibt es eine richtige massive Befreiung hier in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Halt deine Hand ganz ausgestreckt, schau auf Jesus, weil wir rufen seinen Namen aus. Halleluja, in dem Namen Jesus danke ich dir, Vater, Herr. Wie es heißt in Hiob 22, 28, dekretierst du eine Sache, so wird sie geschehen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Und Vater, in dem Namen Jesus, Herr, dekretieren wir jetzt Befreiung für die Gefangenen. Wir sagen jetzt Öffnung des Kerkers für die Gebundenen in dem Namen Jesus. Ihr Kerker, geht auf jetzt in dem Namen Jesus. Kerker von Krankheit, Kerker von seelischer Bindung, geht auf jetzt in dem Namen Jesus, in diesem Raum, in Jesu Namen. Wie auch immer ihr heißen mögt, ihr Krankheitsgeister, in Jesu Namen, ich befehle euch jetzt, diese Söhne und Töchter zu verlassen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und ich spreche in dem Namen Jesus, ihr Engel, wirkt mit, und ich sage in Jesu Namen, Bewegungsfähigkeit kommt zurück. Ich sage in dem Namen Jesus, Einschränkungen weicht, in Jesu Namen, Freiheit kommt, in Jesu Namen, göttliche Schöpfungsordnung jetzt in diesen Körpern und in diesen Seelen, in dem Namen von Jesus, in dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, oh, oh, oh, er tut sein Werk. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Organe kommt in die Ordnung Gottes. Gelenke kommt in die Ordnung Gottes. Wirbel kommt in die Ordnung Gottes. Oh, Blutkreislauf kommt in die Ordnung Gottes. Chemischer Körperhaushalt kommt in die Ordnung Gottes. Oh, Gehirnströme kommt in die Ordnung Gottes. Nerven kommt in die Ordnung Gottes. Oh, Shadana. Oh, yes. Oh, da sind so viele Wunder im Raum. Oh, beginn ihn einfach zu preisen. Beginn ihn zu loben. Halleluja. Aktivität der Engel. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und jetzt sage ich noch etwas im Namen Jesus. Jetzt spreche ich nämlich zu dir in dem Namen Jesus. Wenn du unter Einschränkungen gelitten hast, dann sage ich jetzt in dem Namen Jesus, tritt da heraus. In dem Namen Jesus, nimm dein Bett auf und geh umher. Oh, in dem Namen Jesus, streck deinen Arm aus. In dem Namen Jesus, lauf los und renne. In dem Namen Jesus, beginn zu springen. In dem Namen Jesus, bewege etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. In dem Namen Jesus, beginn ihn zu preisen und zu loben. In dem Namen Jesus, beginne einfach deine Heilung in Anspruch zu nehmen jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen, jetzt, jetzt, come on, come on. Come on! Vielleicht auf die Toilette gehen und im Glauben ihre Augen im Wasser waschen und deine Augen sind frei. Manche müssen vielleicht einmal die Treppen hoch und runter laufen, um zu schauen, um die Heilung von den Knien zu empfangen. Manche müssen vielleicht irgendetwas tun, weißt du? Was du, ja, tu einfach, was er dir sagt. Im Namen Jesus, steh auf und handle. Jetzt. In Jesu Namen. Oh, come on, let's praise him one more time. Noch einmal. Ja. come on. Das sind die Wunder überall im Raum. Oh, es ist vollbracht. Er hat es getan. Die Gefängnisse sind offen. Du bist frei. In Jesu Namen. Es ist vollbracht. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass mich mal sehen. Wer von euch hat jetzt ein Wunder empfangen? Wink einfach mal mit deiner Hand. Wer hat ein Wunder empfangen? 1, 2, 3. Wink einfach mit der Hand. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Halleluja. Hinter dir auch 13. Halleluja. Da oben 14. Da oben auch 15. Halleluja. Da hinten sehe ich auch jemand 16. Danke, Jesus. So viele. Da auch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf. Jeder von euch, der vorher eine Einschränkung hatte, die entweder die körperliche, wir machen es so, weil wir können nicht alle Zeugnis geben lassen, aber jeder, der wirklich eine körperliche Einschränkung hatte und diese Einschränkung ist jetzt zu 100% weg, du bist zu 100% frei, komm einfach ganz schnell nach vorne und gib einfach kurz Zeugnis, was passiert ist. Weil in dem Moment, wo du Zeugnis gibst, versiegelst du es und gleichzeitig werden weitere Wunder freigesetzt, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Komm einfach ganz schnell nach vorne, komm ganz schnell nach vorne und erzähl einfach, was passiert ist. Okay, wir fangen einfach an. Kommt einfach nach vorne, ihr könnt alle nach vorne kommen und euch anstellen. Bei dir, ja, beginnt bei dir. Ich hatte einen Traum, wo ich geträumt habe von 2. Mose 15, Vers 9, wo es heißt, der Feind geht dir nach, jagt dir nach und will dich zerstören. Ja? Yeah. Und seitdem hatte ich eigentlich Probleme in der Wirbelsäule und jetzt ist alles weg. Ja? Jetzt ist alles weg. Der Feind hat keine Chance. Er ist besiegt. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Ich hatte jetzt wochenlang Schmerzen in beiden Knien. In beiden Knien? Ob im Ruhezustand oder ob ich mich bewegt habe. Wie stark waren die Schmerzen auf der Skala zwischen 1 und 10? Also 8. 8, also ziemlich stark. Und jetzt? Ja. Komplett weg. Halleluja. 2 neue Knie. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Und eine frische Füllung vom Heiligen Geist. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich kann ohne Stock wieder laufen. Bitte, du konntest? Ich kann ohne Stock wieder laufen. Du kannst jetzt ohne Stock wieder laufen. Wow, du hattest einen Stock. Ja. Halleluja. Wow. Lass mal sehen, wo ist denn dein Stock? Da am Platz, der hatte schon gar nicht mehr mitgebracht. Halleluja. Was ist denn passiert? Erzähl mal, was ist gerade passiert? Wow, er ist total bewegt. Ich habe recht weinen müssen. Was hast du? Ich hab weinen. Du musst weinen, ja, das kann ich verstehen. Wie lange hattest du denn das? Ich habe das seit 2015. Aber seit 2015, ja. Er hat mir schon viel geholfen, aber die Sprunggelenke ist. Ah, die Sprunggelenke waren das Problem. Ah, hier ist der Stock, okay. Da ist der Stock. Okay, und jetzt kannst du wieder laufen. Halleluja. Halleluja, komm, laufen wir mal ein bisschen. Laufen wir mal ein bisschen zusammen. Halleluja. Ja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Wow. Wie lange konntest du denn nicht so laufen? Seit ungefähr 2 Jahren. Seit 2 Jahren konntest du nicht mehr so laufen? Schon länger. Aber, ja, aber seit 2 Jahren konntest du nicht mehr so laufen? Nur noch mit Stock. Mit Stock und mit Krücken. Und mit Krücken sogar, mit beiden Krücken dann. Wow. Wow, komm, laufen wir noch mal ein bisschen. Freuen wir uns mal ein bisschen im Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Come on. Halleluja. Ich glaube, das wird sogar noch immer ein bisschen schneller werden. Pass mal auf. Halleluja. Er sagt, rennen will er nicht. Er will lieber so laufen. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, laufen wir noch mal ein bisschen. Danke, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Wow, was machen wir mit dem Stock? Was machen wir mit dem Stock? Nee, ich nehme ihn mit heim, aber den werfen wir irgendwo hin. Du tust ihn entsorgen. Ja. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Oh, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Und pass auf, ich sehe, er berührt, ich wirklich, er berührt dein Herz auch mit seiner Liebe, ist die Liebe des Vaters. Und er sagt auch noch, er sagt zu dir, was der Feind zum Bösen gedacht hat, Gott hat es zum Guten gedacht. Halleluja. Und was er dir geraubt hat, was der Feind dir geraubt hat, muss er siebenfach zurückgeben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Es ist ein neuer Tag in deinem Leben. Bist ein bisschen betrunken jetzt, ha? Im Geist. Nur im Geist. Du hast nur Wasser getrunken. Ja, ja, genau. Ich dachte, Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Preis den Herrn. So gut. Wer wollte noch Zeugnis geben, was Gott gerade getan hat? Wer war das? Hier. Okay, was ist bei dir noch passiert? Du hattest gerade schon Zeugnis gegeben. Ja, ich habe im Gehirn Probleme gehabt. Ich hatte Covid-Impfung und Covid-Infektion. Aha. Immer mehr Einschränkungen im Gehirn bekommen, okay, die unheilbar sind eigentlich. Okay. Und die im Grunde mein Denken in ganz bestimmten Bereichen komplett, okay, außer Kraft gesetzt haben. Und was ist jetzt passiert? Und ich habe im MRT schon gesehen, dass, ja, Gott mir gezeigt hat, dass er mir ein neues Gehirn geben will. Er will dir ein neues Gehirn geben. Ich habe das strahlend weiß gesehen, aber ich war noch nicht da. Ja. Und ich habe jetzt den Eindruck gehabt, ja, genau wie du gebetet hast, ja, dass das geschehen ist. Kann, ja, ich natürlich nicht musst zeigen. Musst du jetzt prüfen, ja, genau. Muss ich prüfen. Genau. Aber ich, du wirkst jedenfalls recht gut drauf. So. Ja, eben. Ja. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Preist du da? Halleluja. Das haben wir auch gesehen, denn hier sind ganz viele Menschen, die hier im Zeichen, in diesem Bereich, wo Hunderttausende angegriffen worden sind, Amen, beispielhaft freisetzen, dass Gott Herr ist. In Jesu Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh. Halleluja. Wer hat noch ein Wunder erlebt und möchte gerade jetzt Zeugnis geben? Wer ist noch, der Zeugnis geben möchte? Du? Ja, komm her. Komm her. Was ist passiert? Also ich habe immer wieder so überall Schmerzen, allen Gelenken. Ja, so Fibromyalgie und, oder was? Nein, ich denke, es hat viel auch mit dem Wetter zu tun. Dann habe ich, okay, mich nicht mehr bewegt. Ja. Ja. War das schlimm. Okay, und was ist jetzt passiert? Und dann habe ich auch noch eine... Nicht Schwindel, aber einfach eine, wie, yeah, ein Schleier. Yeah. Und jetzt ist eine so Leichtigkeit über mich gekommen, yeah, und ich fühle mich viel, viel, yeah, beweglicher jetzt. Wow. Weißt du, und der Schleier, was mit dem Schleier? Das kann ich noch nicht so beurteilen. Ah, das musst du noch sagen. Ja. Okay. Aber es zeigt sich die, ja, nächste Woche, Amen, mit dem MRI. Amen. Ich sehe den Heiligen Geist ganz überall auf dir, um dich herum, in dir. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Du wolltest ein Zeugnis geben? Okay, komm her. Ich hatte so eine starke Skoliose. Du hattest auch Skoliose? Ja, hattest ganz du stark. Hattest du achte Rücken oder, ja, neunte Rücken jetzt schon? Ja, ich war vorhin oben. Ah, du warst deswegen oben, okay. Ja. Und was hast du gespürt? Bei mir ist ganz leicht im Rücken geworden. Ja. Wirklich total leicht. Ganz leicht. Du hattest vorher wie so einen Druck oder Schmerzen? Meine Einschränkungen waren mein ganzes Leben und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das, ja, jetzt gelöst wird. Amen. Hast du irgendwie gespürt, dass ich die Zwischenräume oder dass du gestreckt worden bist irgendwie? Das nicht, aber es ist total leicht. Es ist leicht geworden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, für diesen neuen Rücken in Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Oh, Glory. Halleluja. Wir sind im Himmel. Amen. Wir sind in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Weißt du, da ist jedes Wunder für dich bereit. Greif einfach nochmal da rein in diesen Raum. Greif einfach nochmal rein in diese Dimension. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, dass Jesus vor 2000 Jahren den Himmel für uns aufgemacht hat, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir jetzt, wenn wir im Namen Jesus wirklich zusammenkommen und uns fixieren, wirklich auf Jesus zusammen und auf nichts anderes, danken wir dir, Herr, dass wir erleben dürfen, Herr, dass der Himmel auf die Erde kommt, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Himmel und Erde sich vereinigen heute Nachmittag hier, Herr. Danke, Herr. Wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Halleluja. Sag danke, Vater. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen, ihr Lieben. Halleluja. Ihr dürft mal Platz nehmen zwischendurch. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, wir können das Pult sogar runternehmen. Halleluja. Ich glaube, ihr seht mich da oben auch. Ja. Halleluja. Genau, wir stellen es vielleicht nicht ganz so weit nach vorne, dann sehen die oben auch noch was. Okay. So, ja, genau so. Halleluja. Seht ihr mich da oben? Gut. Wenn nicht, setzt euch auf einen anderen Stuhl, wo ihr mich seht. Halleluja. Glory. Glory. Wow. Wow. Gott ist gut, ha? Huh? Wer glaubt, dass Gott gut ist? Halleluja. Oh, danke, Jesus. Darf ich mal fragen, ich möchte mal heute Nachmittag auch nochmal fragen, wer kommt alles, ich habe es extra dahin, damit die oben mich besser sehen, wer hat alles ein, wer ist heute Nachmittag alles hier und du kommst aus einem anderen Land als Deutschland hierher? Anderes Land als Deutschland. Ich habe gestern Abend schon mal gefragt, aber heute Nachmittag sind noch mehr Leute da. Deswegen, ich wollte mal fragen, wer kommt alles aus Österreich? Okay, geben wir mal den Österreichern Applaus. Halleluja, überall verteilt. Danke, Jesus. Wer kommt alles aus der Schweiz? Wow, so viele Schweizer. Hammer. Wow, wir hatten echt eine gewaltige Zeit in der Schweiz, jetzt auf dem Hürzel vor 2 Wochen. Es sind so viele starke Wunder passiert. Tatsächlich, gestern Abend hat mir jemand noch ein Wunder erzählt. Wo ist sie denn, die Eliane? Die Eliane, bist du da? Wo ist sie? Ist draußen, holt sie mal rein. Weil die hat mir gestern Abend ein Wunder erzählt. Draußen, hier drin spielt die Musik. Sagt ihr, hier drin spielt die Musik? Nicht draußen. Halleluja. Preist den Herrn. Genau, also wer ist alles aus Rumänien da? Weil ich weiß, eine Gruppe aus Rumänien ist da. Wir waren ja letztes Jahr in Timisoara, haben eine Konferenz da gemacht. Wo sind unsere rumänischen Freunde? Wo sind die Rumänen? Da. Ah, ja. Wow, super. Schön, euch zu sehen. Wow, da sind noch ein paar dazugekommen. Ich sehe noch ein paar mehr wie gestern Abend, glaube ich. Wo ist die Gruppe aus Timisoara? Ja, die brauchen eine Übersetzung, ja? They've got English translation, ja, okay. Ah, da kommst du, okay. Komm mal her, erzähl mal kurz. Das ist Eliane, sie hat mir gestern das Zeugnis erzählt aus der Schweiz, was da passiert ist. Eliane, erzähl mal, was hast du erlebt da im Gottesdienst? Etwas Unfassbares. Ich hatte mit 22 Hüftoperationen. Mhm. Mehrere? Und, ja, dreimal. Mhm. Dreimal? Ja. Und die linke Seite ging gar nicht. Also ich hatte chronische Entzündungen, eine Sprunghüfte. Was heißt das, eine Sprunghüfte? Dass der Gelenk, ja. Kopf springt. Springt immer wieder raus. Mhm. Ja. Okay. Und ich hatte 9 Jahre hatte ich wirklich Schmerzen. Mhm. Und auch in der Nacht. Also und die Hüfte ist immer wieder rausgesprungen. Ja. Mhm. Also ich habe immer wieder solche Bewegungen gemacht und dann tack gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, also. Bist du auf den Hürzel gekommen? Ja, also es hat wer von geheißen, euch weiß, wo der Hürzel ist? Niemand, fast. Ich sag's euch genau, wo das ist. Das ist da, wo das Heidi-Haus steht. Auf dem Berg über dem Zürichsee, kleines Dorf, steht das Heidi-Haus. Da, wo die Autorin von Heidi aufgewachsen ist. Heute ist dort ein Glory-Haus von uns, im selben Haus da, von Rosemarie und Marlies. Preis den Herrn. Und da in der Stadthalle dort oder Gemeindehalle haben wir den Gottesdienst gemacht. Genau, und da bist du gekommen. Ja. Und dann, was passiert, war vor 2 Wochen. Ja. Ich habe gedacht, ja, also gut, ich akzeptiere jetzt, dass ich Schmerzen habe. Und die letzte Option war künstliche Hüftgelenke mit 33. Habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ja. Und ich habe dann gedacht, also gut, dann ist das halt so. Ja. Und plötzlich, ich ging da nach vorne. Dann, im Gottesdienst? Ja, dann wieder zurück. Und plötzlich merkte ich, mein Bein wächst. Aha. Ich habe so gedacht, während du am Platz standst oder saßt? Ja, und dann habe ich so gedacht, hey, was ist jetzt los? Was ist? Ich kam nicht mehr nach. Und plötzlich merkte ich stand immer so. Also ich habe immer das Gewicht hier gehabt. Ja. Ja. Und plötzlich stand ich so und das Bein war gerade. Wow. Ich habe keine Schmerzen mehr, keine chronischen Entzündungen mehr. Und du warst beim Arzt, sicher, gell? Ja. Du hattest erzählt, dass du beim Arzt warst. Ja. Was hat der Arzt gesagt? Es ist gut. Mhm. Der Schleimbeutel ist nicht mehr geschwollen, er steht nicht aus. Mhm. Es ist alles an seinem Platz. Alles an seinem Platz und ja. Die Sprunghüfte ist weg. Die ist weg, die springt nicht mehr, die bleibt am Platz. Ja. Halleluja, das ist ein kreatives Wunder, preist den Herrn. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, ich habe wirklich gesagt, also gut, das, jetzt ist es halt so. Gott kommt manchmal an den Punkt, wo wir schon aufgegeben haben. Ich sagte, wenn du aufgegeben hast, dann fängt Gott gerade das an manchmal. Ja, das habe ich wirklich, ich habe es nicht erlebt. Halleluja. Ich habe es nicht erlebt. Und auch vorhin, meine Knie, die tun nicht mehr weh. Gerade eben, ist auch noch mal geheilt worden. Und ich fühle mich nicht mehr so fett. Also ich bin noch, aber ich hab so... Amen. Ich hab so das Gefühl, ich schrumpfe, es tut mir alles weh, der ganze Oberkörper. Oh, wir setzen ein bisschen mehr frei, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mit deinen Ohren war auch noch was, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, ich habe immer so ein Klicken im Ohr. Immer so ein tak, tak, tak. Ja, ja. Und dann... Ja, und dann? Und jetzt ist es weg. Es ist weg. Weißt du, ne? Amen. Wow, ich glaube, Gott macht eine Rundum Heilung. Hä? Ja, wahrscheinlich. Halleluja. Aber ich sag dir was, er macht noch was an diesem Wochenende. Er übernimmt dich nämlich mit seinem Heiligen Geist. Oh. Ja, ich weiß, du hast ein bisschen Angst, aber... Moment. Pass auf. Ich jetzt umfalle. Nicht. Nein, da habe ich Angst. Ich halte dich. Ich weiß nicht, ob du mich magst. Du weißt nicht, ob ich dich mag? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so weit geheilt, dass man mich wahrscheinlich halten kann. Wer sagt denn, dass du umfällst, wenn ich für dich bete? Ja, ich weiß nicht, was mache ich, wenn es passiert? Weißt du was, ich verrate dir ein Geheimnis. Was denn? Gott ist ein Gentleman. Okay, vielen Dank. Er macht nichts, was du nicht willst und was dir nicht gut tut. Okay. Schau mal, er hat deine Hüfte geheilt, er hat deine Knie geheilt, er hat deine Ohren geheilt. Ja. Was hat er noch geheilt? Ja, das war's, glaube ich, ja. Ja, ich bin, glaube ich, noch nicht fertig. Ich glaube, das ist noch nicht fertig. Okay. Und das ist ja schon mal ein Zeichen, dass er es gut mit dir meint. Ja, das hast du schon mal Jesus bewusst in deinem Leben aufgenommen und gesagt, Jesus, sei du der Herr meines Lebens? Ich habe das beim Herzen, habe ich noch mal gesagt. Beim Herzen hast du noch mal festgemacht. Super. Nach vorne zum Sagen, ich gehöre Gott. Ja, Amen. Und ich bin seit ich elf bin, habe ich mein Leben Gott übergeben. Und ich habe gesagt, wenn es dich gibt. Ja. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Sei gesegnet. Preis den Herrn. So schön. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, ich war noch bei den Ländern. Rumänien waren wir gerade. Wer kommt aus einem anderen Land? Wer ist aus Frankreich hier? Ist jemand aus Frankreich hier? Nee? Okay. Wer ist noch aus einem anderen Land hier, das wir noch nicht erwähnt hatten? Heute? Du, hier hin, wo bist du her? Wo? Aus Spanien, wow. Uhu, herzlich willkommen. Super. Du da hinten, wo bist du her? Du da? Aus Lettland, wow. Uhu, preis den Herrn. Herzlich willkommen. Ich glaube, in Lettland haben wir auch Glory Life Schüler, oder? Oder Litauen, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwo da im Baltikum. Egal. Halleluja. Schlag die Bibel mit mir auf. Boah, ich muss mal meine Jacke ausziehen hier. Hier ist ziemlich heiß. Ziemlich heiß. Wow. Epheser 2, Vers 6 oder Vers 4. Manche wissen schon, was kommt, aber es macht nichts. Epheser 2, Vers 4 heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns, jetzt pass gut auf, lass es dir, mach es dir bewusst. Vielleicht hast du den Vers schon 50 Mal gehört, aber ich sag dir, ich muss ihn immer wieder hören, weil das ist unser Bewusstsein. Das ist unser Zustand. Das ist unser Leben als Christen. Er sagt hier, er hat uns mit auferweckt mit Christus und mit sitzen lassen in der himmlischen Welt in Christus. Wo sitzt du in diesem Moment? In Christus. Manche haben gesagt, hier auf meinem Stuhl. Ja, ist korrekt, hier auf der Erde. Aber ich sage dir, du sitzt in Christus, an himmlischen Orten. Amen. Das ist unser Zuhause. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist schon da. Weißt du, der entscheidende Punkt ist, unser Ausgangspunkt als Christen. Wovon gehen wir aus? Wovon gehen wir aus, wenn es um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht? Das macht allen Unterschied der Welt. Wovon gehst du aus an diesem Wochenende? Gehst du aus an diesem Wochenende davon, dass du hier unten jetzt hier in Filderstadt sitzt auf deinem Stuhl und du wartest drauf, dass der Himmel aufgeht und dass irgendetwas von da oben sich herunterschüttet auf dich und dich irgendwie platt macht oder, keine Ahnung, erfüllt oder einfach dich berührt? Ist es deine Position? Du bist hier unten und, oh, Herr, reiß den Himmel auf. Oh, Heiland, reiß den Himmel auf. Also, immer wenn dieses Lied gesungen wird, das ist ein altes Kirchenlied, ja, und es ist sicher auch sonst nicht schlecht, aber immer wenn es gesungen wird, oh, Heiland, reiß den Himmel auf, dann höre ich immer eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, habe ich schon gemacht? Habe ich schon gemacht? Ich habe den Himmel schon aufgemacht. Vor 2000 Jahren habe ich den Himmel aufgerissen. Vor 2000 Jahren ist der Vorhang im Tempel zerrissen und der Weg ins Allerheiligste ist freigemacht. Halleluja. Vor 2000 Jahren kam der Heilige Geist herab das erste Mal und er hat die Jünger, die ihn empfingen, er hat sie in dem Moment, wo sie hier auf der Erde den Heiligen Geist empfingen, hat er sie gleichzeitig im Geist bumm mit hochgenommen und mitsitzen lassen an diesen himmlischen Orten. Und jeder, der ihm glaubt, jeder, der dem Evangelium glaubt, er gehört zu denen, die bereits da sind. Nicht zu denen, die da noch hinkommen müssen, sondern zu denen, die bereits da sind. Es braucht ich nenne es den Quantensprung des Glaubens. Also das Problem ist, wir haben im Leib Christi zu viel Erfahrungstheologie und zu wenig biblische Theologie. Was ist Erfahrungstheologie? Erfahrungstheologie ist, ich fühle mich abgeschnitten. Ich fühle mich nicht im Himmel. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich so und so. Und aus deiner Erfahrung machst du eine Theologie nach dem Motto, ich fühle mich so, wie wenn der Heilige Geist nicht da wäre. Also muss ich beten, dass der Heilige Geist kommt. Das ist Erfahrungstheologie. Du schließt von dem, was du fühlst, auf das, was ist. Aber ich sage dir, das ist genau der falsche Ansatz. Du musst von dem schließen, was ist, auf das, was du erfahren wirst. Amen. Und was ist? Was ist? Es ist, was das Wort Gottes sagt. Es ist nicht, was dein Gefühl sagt. Es ist nicht, was dein Verstand sagt. Es ist nicht, was deine Erfahrung sagt. Sondern es ist, was das Wort Gottes sagt. Das ist. Und das Wort Gottes sagt, ich sag's dir nochmal, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen an himmlischen Orten mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und zwar, und jetzt kommt's, warum? Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Mit anderen Worten, Gott möchte die Tatsache, dass du jetzt, ich sag mal, die Staatsbürgerschaft gewechselt hast, nämlich von der irdischen Staatsbürgerschaft, ja, völlig egal, was du bist, Deutscher, Rumäne, Schweizer, keine Ahnung, egal, vielleicht hast du drei Pässe. Ich habe einen Freund, der hat drei Pässe, Amerikaner, Franzose und Israeli, der gute Verwandte. Egal, wie viele Pässe du hast die deine irdische Staatsbürgerschaft eingetauscht gegen die himmlische Staatsbürgerschaft. Jetzt bist du ein Himmelsbürger. Sag mal zu deinem Nachbarn, du Himmelsbürger. Und diese Tatsache, sagt das Wort Gottes, soll sich in der jetzt kommenden Zeit an dir erweisen. Amen. Und deswegen hörst du diese Botschaft. Weil es soll sich erweisen. Es ist ja nicht nur Theorie. Es nützt uns ja nichts, wenn wir Theorie haben. Weißt du, es bringt auch nichts, wenn wir jetzt lauter Christen haben, die den ganzen Tag blabbern und umherlaufen und sagen, ich bin versetzt in himmlischen Orten in Christus Jesus. Ich bin versetzt in himmlischen Orten in Christus Jesus. Und trotzdem so leben, wie wenn nur das zählen würde, was hier auf der Erde ist. Amen. Aber ich sag dir, für jemand, der an himmlische Orte versetzt ist, zählt nicht mehr einfach nur, was hier auf der Erde ist. Weißt du, es ist nicht so, dass wir ignorieren, was hier auf der Erde ist. Wir sind nicht blöd. Und wir haben auch immer noch natürliche Augen und wir haben auch einen Verstand und wir sehen Dinge und so weiter. Und wir haben auch einen Geist, der unterscheidet, was macht der Teufel, was macht Gott, was machen Menschen und so weiter. All diese Dinge haben wir. Aber ich sage dir, dabei bleiben wir nicht stehen. Amen. Sondern wir haben eine andere Staatsbürgerschaft. Für uns ist nicht entscheidend. Weißt du, es ist auch so, wenn du, sagen wir mal, du bist deutscher Botschafter, nehmen wir mal deutscher Botschafter in Pakistan als Beispiel, ja? Dort in der Botschaft in, wo ist die Botschaft in Pakistan? Andreas, du weißt es wahrscheinlich. Islamabad oder was auch immer, genau. Also dann bist du da in Islamabad, in Pakistan, in der Botschaft, in der deutschen Botschaft. Jetzt frage ich dich, was zählt in der deutschen Botschaft für dich? Zählt für dich, was die pakistanische Regierung sagt oder zählt für dich, was die deutsche Regierung sagt? Du bist ein Gesandter, Botschafter ist ein Gesandter, biblisch Gesandter, Apostel, das ist das gleiche Wort wie Apostel, Gesandter, ja, okay. Du bist ein Gesandter von Deutschland. Und so bist du als Christ hier auf der Erde ein Gesandter des Himmels. Welche Gesetze sind also für dich entscheidend? Hallo? Ihr auf der Empore hört ja auch noch zu. Ich möchte mal von der allerletzten Reihe auf der Empore hören. Welche Gesetze sind für uns entscheidend? Okay, ihr sitzt auf dem Boden. Ah ja, gut. Okay, pass auf. Hebräer 12, Vers 22 bis 24. Hebräer 12, 22 bis 24. Da hast du es nochmal. Ja. Dein Zuhause. Wohin? Wo bist du hingekommen durch Jesus? Was ist deine Heimat? Hier heißt es, Vers 22. Ihr seid gekommen, ja, zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Also ihr seid gekommen in die himmlische Welt. Ihr seid nicht gekommen nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz, sondern ihr seid gekommen an himmlische Orte. Ihr seid gekommen in die himmlische Welt zu Myriaden von Engeln. Wir haben vorher schon starke Aktivitäten von Engeln gehabt, gerade jetzt am Ende des Lobpreises. Die sind immer noch übrigens da. Ja. Es ist übrigens auch immer so, weißt du, manche Engel, es ist interessant, in so einer Gegenwart Gottes einfach, da sehe ich manchmal, wie die Engel kommen und manche sind ziemlich aktiv und manche, die stehen so an der Seite und warten. Und die warten so. Die gucken einfach nur. Und die Frage ist, warum warten sie? Sie warten darauf, dass wir ihnen was zu tun geben. Dass wir ihre Gegenwart anerkennen und dass wir beginnen, im Namen Jesus zu handeln, zu sprechen und ihnen etwas zu tun geben. Vorher haben wir ihnen was zu tun gegeben. Was hatten wir? 8 neue Rücken oder was wir hatten gerade? Ja, bis hin zur Metallauflösung. Ja, wir haben ihnen was zu tun gegeben. Amen. Wie kannst du es wagen, Engeln etwas zu tun zu geben? Ja, religiöser Geist ist jetzt schon ausgestiegen. Er sagt schon, was? Du gibst Engeln was zu tun. Also Moment mal, wir sind ja immer noch, wir sind Menschen und so weiter und so fort, ja. Aber weißt du, wir sind nicht nur Menschen, sonst wären wir ja nur Erdenbürger. Sondern wir sind Söhne Gottes. Übrigens auch die Frauen, ja. Sorry. Die Männer sind auch die Braut Christi. Halleluja. Okay. Wir sind nicht nur Menschen, sondern wir sind Söhne Gottes. Und Söhne Gottes ist unsere himmlische Identität. Und die Bibel macht deutlich in Hebräer 1 und Hebräer Kapitel 1 und Kapitel 2 macht deutlich, dass die Söhne letztendlich am Ende der Zeit sowieso, jetzt schon in Jesus, dass sie tatsächlich sogar Autorität haben über Engel. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wie willst du Engel richten, wenn du keine Autorität hast? Das ist interessant, sagst du, was, ich werde Engel richten? Ja. Also so sehr achtet Gott den Sohn. Er hat sich entschieden, die Welt zu erlösen durch den Sohn, nicht durch einen Engel. Amen. Der Sohn sitzt zur Rechten des Vaters. Der Sohn sitzt auf dem Thron. Der Sohn hat den Namen, der über alle Namen ist. Nicht ein Engel. Du kannst nicht im Namen Michael oder im Namen Gabriel Autorität ausüben. Manche versuchen das. Esoteriker und so weiter arbeiten mit irgendwelchen Engeln. Aber ich sag dir, kritische Sache, weil wenn du nicht den Herrn der Geister hast, wenn du nicht als ein Sohn Gottes wirklich in diese Welt hineingehst, dann hast du einen gefährlichen Zugang und dann wird alles verwirrt, dann wird alles verzerrt und plötzlich sagt dir einer, hallo, ich bin der Michael und in Wirklichkeit ist er der Luzifer oder irgendein anderer Kerl. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Das heißt, die Dinge verschieben sich in dem Moment, wo du nicht im richtigen Namen da hineingehst. In dem Moment, wo du nicht nach der gesetzten göttlichen Ordnung gehst. Und die gesetzte göttliche Ordnung ist nun mal die, dass im Namen Jesus jedes Knie sich beugt. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Auch im Himmel. Und wem hat er den Namen Jesus anvertraut? Uns. Halleluja. Deswegen die Engel Gottes warten darauf, dass du ihnen Aktivität gibst. Oh, Halleluja. Dass du ihnen was zu tun gibst. Preis den Herrn. Aber entscheidend ist, du bist da. Ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist die Wolke der Zeugen. Sie sind um uns herum, genauso wie die Engel. Zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, und der ist im Zentrum, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Mit anderen Worten, du bist in diesem Raum der göttlichen Aktivität, du bist in diesem Raum des Himmels, du bist in diesem englischen Raum. Hat nichts mit der Sprache zu tun, englisch. Auf Englisch heißt es angelic, das ist einfach. Ja. Auf Deutsch gibt es das Wort eigentlich nicht. Warum, weiß ich auch nicht. Aber es ist der engelische Raum, der Raum der Engel. Da bist du zu Hause, da bist du. Das heißt, du bist mit anderen Worten in dem Raum, und jetzt gehen wir es ein Stück weiter, du bist in dem Raum, in dem die ganzen Wunder geplant sind oder geplant werden und in dem diese ganzen Wunder aktiviert werden. Wie viele von euch wollen mehr Wunder in ihrem Leben sehen? Wie viele wollen mehr? Also ich sage mir manchmal so, oh Herr, ich möchte. Wenn ich manche Geschichten höre, die der Bobby erzählt, Bobby hat ein paar wirklich abgefahrene Geschichten. Ja. Er hat ja schon ein paar erzählt. Nicht nur die mit den Organen. Ja. Das ist auch abgefahren, aber er hat ein paar richtig High-Level geistliche Stories. Ja. Wo ich sage, okay Herr, lass mich auf der höchstmöglichen übernatürlichen Ebene unterwegs sein, im Geist. Weißt du, wo du höchstmöglich über diesen natürlichen Gegebenheiten fliegst und der Planer der Wunder von ganz oben her auf seine Arten und Weisen die Dinge einfädelt und die Dinge macht. Weißt du, was es bewirkt? Es bewirkt, dass das Leben für dich viel einfacher wird. Weil wenn er die Wunder plant, und du nicht mehr irgendwas durchpushen musst für dich. Ja, also das, oh, ich muss die Tür öffnen und da muss ich durch. Und so weiter. Und weißt du, es gibt einen Platz für alles. Es gibt einen Platz für geistige Kampfführung, einen Platz für ja auch mal wirklich mit Punch. Andreas würde sagen Punch. Halleluja. Ja, voll draufgehen. Ja, es gibt einen Raum dafür. Aber weißt du, wenn der Planer des Wunders, und das ist Jesus, ja, Jesaja 9, Vers 5. Sein Name ist Planer des Wunders, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Amen. Er ist der Planer des Wunders. Ich sage dir, wenn der Planer des Wunders deine Lebensumstände planen kann, dann wird es nochmal ganz anders. Dann wird es sehr interessant. Für deinen Verstand extrem interessant, weil der muss dann irgendwann aussteigen. Das ist so, weil der Raum der Wunder ist der Raum von Jesaja 55, Vers 8 bis 9, wo es heißt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. So viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Das heißt, es gibt Wege, weißt du, es gibt Wege, auf denen kannst du laufen in diesem Leben und die sind auf einem bestimmten Level und ich sag dir sogar, da kannst du sogar erfolgreich sein, auf einem bestimmten Level kannst du erfolgreich deine Sachen machen, was weiß ich, erfolgreicher Unternehmer, erfolgreicher Pastor, was auch immer, einfach auf einem bestimmten Level, einfach diesen Erfolg durch, mit bestimmten Prinzipien, ja, weißt du, auch Weltleute teilweise haben einfach gute Prinzipien und deswegen funktioniert einfach das, was sie tun, ja. Zum Beispiel, wenn du einen weltlichen Finanzberater dir anschaust, zum Beispiel Bodo Schäfer, ist so ein Bekannter, ja, habe ich mal ein Buch gelesen, der tut in seinem Buch den Leuten, also der ist nicht gläubiger und er hat nicht gläubige Leser und er empfiehlt den Leuten, dass sie ihren Zehnten geben. Er sagt ihnen, wenn ihr mehr Geld haben wollt in eurem Leben, dann gebt 10% weg, spendet 10%. Er sagt, und er schreibt in dem Buch, ich habe es selber nachgelesen, er schreibt in dem Buch, er sagt, ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass Leute, die 10% weggeben, am Ende mehr Geld haben, aber es scheint ein Prinzip des Universums zu sein. Okay, wir wissen, wer der Herr des Universums ist. Amen. Halleluja. Amen. Ja, das heißt, du kannst mit bestimmten Prinzipien auf einer bestimmten Ebene erfolgreich sein, auch mit biblischen Prinzipien. Und die sind ja gut, die funktionieren ja. Und ich empfehle dir das auch. Eben, wenn du eine Grundlage legen willst für deine Finanzen, dass alles einigermaßen im grünen Bereich bleibt, dann empfehle ich dir unbedingt den Zehnten. Ja? Ja, weil es einfach ein biblisches Prinzip ist, deine Grundlage. Ja. Und dann geht aber darüber hinaus, weißt du, ich will ja nicht nur so, ich will nicht einfach nur so ein langweiliges, normales, so, ich sag mal so bürgerliches Leben, weißt du, wo es einfach so halt so vorhersehbar alles läuft und dann, ja, okay, dann sparst du für deine Rente und dann hast du die Rente und dann sparst du für deine Beerdigung und dann klappt es und verstehst, aber... Also so viel höher sind seine Wege als unsere Wege. Halleluja, er hat Herrlichkeitswege für dich. Er hat übernatürliche Wunderwege für dich vorbereitet. Arten und Weisen, wie er Türen öffnen möchte. Arten und Weisen, wie er dir Gunst geben möchte. Arten und Weisen, wie er Dinge zusammenführen möchte. Einfach, wie du es nie hättest machen können. Amen, wo plötzlich Dinge einfach, bumm, alles fällt in eins. Weißt du, und das Ergebnis sind Wunder. Amen, es sind Wunder. Das Ergebnis sind Wunder. Und Wunder, ich sag dir, Wunder gibt's auf verschiedenen Ebenen. Wunder gibt's auf der ganz persönlichen Ebene. Ja, wie zum Beispiel das Zeugnis, was wir gerade gehört haben, ist ein Wunder auf einer persönlichen Ebene. Gott hat Dinge zusammengeführt, aber er hat es auch geplant. Verstehst du, da steht ja auch eine Planung dahinter. Es war ja nicht einfach so, dass sie eines Morgens aufgewacht ist und gesagt hat, Herr, ich brauche ein Wunder. Und Gott hat gemacht, bumm, da ist das Wunder. Nein, da gab's einen Plan dahinter und der Plan, ich weiß nicht, was er alles eingeschlossen hat, weil ich war ja nicht dabei im Detail, aber definitiv hat er zum Beispiel eingeschlossen, dass sie da auf den Hirzel kommen musste, zum Gottesdienst kommen musste, dass da in bestimmter Weise was passieren musste und Gott hat es alles zusammengeführt, damit sie ihr Wunder erlebt. Oder zum Beispiel die Stefanie, die Zeugnis gegeben hat auf dem Hirzel, ist sie da gerade? Oh, auch draußen. Warum sind die alle draußen? Was ist denn da draußen? Ist da? Ach so, die ist im Kaffeedienst. Okay, sorry. Ja, gut. Ich denke halt schon, ist da draußen, ich weiß auch nicht, was. Okay, predigt da noch einer, oder? Ja, sie kam hier zum Gottesdienst vor anderthalb Jahren, ja. Sie hatte Krebs im Endstadium. 3 große Tumore im Bauch. Sie hat jetzt auf dem Hirzel hat sie ihr Zeugnis gegeben. Ja? 3 große Tumore im Bauch. Die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Es war zum Sterben. Ja? Mit Anfang 30 oder was. Ja? Und dann hat Gott ihr gesagt, sie hat uns irgendwie im YouTube gesehen. Ja? YouTube wird übrigens sehr stark von Gott gebraucht. Amen. Du musst nur auf die Richtigen klicken. Das ist entscheidend. Ja? Sonst kann es auch der Teufel gebrauchen. Ja? Das ist wie mit allem. Ja? Ja, da ist sie ja. Halleluja. Preis den Herrn. Ja. Und dann hat sie, ach komm, wenn du gerade da bist, komm, dann erzähl es doch noch, komm. Wenn du jetzt da bist, ich komme einfach zu dir. Ich bin gerade dabei, von deiner Heilung zu erzählen. Dann erzähl es doch gleich selber. Okay. Komm, also, was ist passiert? Also, ich bin hier im Oktober 21 gekommen und ich habe sofort seine Gegenwart gespürt und nach einem Gottesdienst... Und man muss dazu sagen, du warst eigentlich gar nicht transportabel, gell? Nee. Du hattest eigentlich gedacht, du kannst gar nicht hierher kommen. Genau, ja. Also, wir hatten auch einen Streit vorher. Ihr hattet einen Streit vorher, genau. Mit deiner Mama? Ja, warum? Sie wollte sich unbedingt durchsetzen und ich sie wollte unbedingt, nicht. Dass du hierher kommst und ja, du wolltest nicht. Kräftemäßig. Aha. ging es nicht. Gar nicht, nee. Okay, aber sie hat dich hierher geschleppt. Ja, also ich hatte dann plötzlich die Kraft. Genau. Wow. Ja. Ja. Und dann kam sie hierher und dann? Genau, nach dem Gottesdienst habe ich einfach für mich beten lassen, weil ich es gespürt habe, dass ich das muss und darf. Ja. Genau, und dann hat man sofort gespürt, dass die 3 Tumoren kleiner werden. Es war so heiß. Du hast es sofort unter der Hand gespürt. Ja, genau. Und sie, wo gebetet hat, hat es auch gespürt. Genau. Ja. Ja. Und dann auch die Schmerzen sind verschwunden. Ja. Einfach so. Ja. Genau. Und dann? Und dann habe ich gegessen und getrunken. Und dann hast du gegessen und getrunken. Was ich schon lange nicht mehr konnte. Also. Ja. Ja, genau. Ja. Und dann bist du zum Arzt gegangen. Ja, genau. Also 3 Tage später. 3 Tage später. 3 Tage später, genau. Und dann? Was hat sie mit der Ultraschall geguckt und sie konnte es nicht glauben. Dann hat sie den Oberarzt gerufen und der konnte es auch nicht glauben und hat dann gedacht, okay, ich spinne. Was hatten sie gemacht? Und ich so, ich habe gebetet, ich bin gläubig und ich weiß, dass Jesus lebt. Witzig, dass sie gesagt haben, dass du spinnst. Eigentlich müssen sie dann eher denken, dass sie spinnen, oder? Ja. Sie haben es ja vorher festgestellt, die Tumore. Genau. Sie hatten noch die Fotos, oder? Ja. Ja. Ja, genau. Okay, und seither? Seither ist alles in Ordnung. Seither ist alles in Ordnung. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Ciao. Schau, das ist der Planer der Wunder. Also so plant er Wunder für dein persönliches Leben. Individuelle Wunder. Und dann gibt es, und jetzt gehen wir eine Stufe weiter, dann gibt es Wunder, ich sag mal so, die wir kollektiv erleben können. Ja? Wo wir gemeinsam einfach die Wunder Gottes erleben. Wo wir nicht wissen, wie geht es. Zum Beispiel ein Wunder, das wir hier bei Glory Life gemeinsam erlebt haben und das ich bis heute nicht erklären kann, ist dieses Gebäude. Verstehst du? Gott hat uns diesen Auftrag gegeben, dieses Gebäude. Und ich war wirklich nicht unbedingt wild drauf, ein Gebäude zu bauen und schon gar nicht irgendwie Schulden zu machen oder sowas. Und schon gar nicht in dieser Höhe, mich darauf einzulassen, auf dieses Projekt. Aber Gott hat mich da reingetrickst, wirklich. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Aber wenn ich dir sagen würde, was Gott alles benutzt hat, damit ich bereit war, mich darauf einzulassen. Okay. Das ist schon mal eine Story für sich. Da war der Planer des Wunders schon mächtig aktiv. Aber weißt du, dann, ich meine, ich so mit meinem deutschen Verstand, ich kann rechnen und wir haben natürlich und wir hatten auch eine christliche Bank, die auch mit uns gerechnet hat und dann kamen Zahlen raus, okay, so und so viel Geld braucht ihr und so weiter und dann haben wir angefangen zu bauen und dann wurde es natürlich noch viel mehr Geld und so weiter und so fort oder alles noch viel teurer. Insgesamt, so wie es jetzt dasteht, 7 Millionen Euro. Ja. Und wir sind eingezogen im Herbst 2019. Ja. Und jetzt gerade in diesen Tagen überschreiten wir rechnerisch die Grenze, wo das Gebäude komplett bezahlt ist. Verstehst du? Komplett. Halleluja. Also das ist ein Wunder, das wir kollektiv erlebt haben. Weißt du, und ich kann dir nicht sagen, weißt du, es wäre jetzt einfach, wenn ich dir sagen würde, ja, wir hatten einen Spender, der hat mal kurz 3 Millionen rüberwachsen lassen oder wir hatten einen Spender, der hat mal kurz 1 Million rüberwachsen lassen. Nein, wir hatten überhaupt keine Großspender. Weißt du, wir hatten nicht den Scheich aus keine Ahnung woher, der hat mir gesagt, ich stelle euch mal ein Gebäude hin. Nein, weißt du, Gott hat auf viele Arten und Weisen, ich weiß noch, wie ich zum Beispiel damals das erste Mal das proklamiert habe und gesagt habe, hey, haben wir den Bauplatz erst gekauft, gesagt, wir kaufen den Bauplatz und der kostet so und so viel und wir brauchen bis da und da brauchen wir noch so und so viel Geld, damit wir den Bauplatz kaufen können. Und dann habe ich das nur erzählt, und an verschiedenen Orten habe ich das erzählt und plötzlich kamen Leute, die einmal bei uns im Gottesdienst waren und seither nie wieder, die uns 5.000 Euro gespendet haben. Hier einmal 5.000 Euro, da 5.000 Euro, da 5.000 Euro. Dann hat uns der Makler den 1/10 von der Maklergebühr gespendet. Dann hat uns der Notar gespendet. Dann noch verschiedene andere Dinge haben uns auch noch gespendet. Egal, ich will jetzt gar nicht alle erwähnen, sonst, weißt du, ja. Aber weißt du, der Planer des Wunders. Sag mal, der Planer des Wunders. Also, auf dieser Ebene bist du zu Hause. Das ist unsere gemeinsame Ebene. Ich möchte damit sagen, weil es gibt kollektive Wunder. Amen. Die wir gemeinsam erleben. Weißt du, auch als Leib Christi erleben. Es gibt kollektive Wunder. Ich glaube zum Beispiel, dass es ein kollektives Wunder ist, dass der Leib Christi in der Ukraine erlebt hat, als dieser Krieg losgegangen ist. Das ist nochmal ein Wunder, nochmal auf einer anderen Ebene. Das ist dann die politische Ebene, ja? Dass die Ukraine nicht überrannt worden ist innerhalb von 2 Wochen, ist meiner Ansicht nach ein absolutes Wunder Gottes. Und da waren viele Engel dran beteiligt. Weil Gott wollte nicht, dass die Erweckung in der Ukraine stoppt, sondern er wollte, dass die Erweckung nur noch viel stärker wird. Halleluja. Amen. Gehen wir noch eine Ebene höher. Die Gründung des Staates Israel vor 75 Jahren. Jetzt haben wir es gerade gefeiert. 75 Jahre. Der Planer des Wunders. Und gerade an dem Wunder kannst du sehen, manche Wunder sind ganz schön umkämpft. Und manchmal braucht es wirklich die äußerste Hingabe, den äußersten Preis, damit ein Wunder zustande kommen kann. Okay, du weißt, was ich meine. Ja, vor 75 Jahren, dieser Staat gegründet. Plötzlich waren sich alle Nationen einig, dass man diesen Staat gründet. Ja, davor nicht, danach nicht. Aber in der Stunde waren sich alle einig, diesen Staat zu gründen. Ein Wunder, der Planer des Wunders. Jetzt frage ich dich, wenn wir jetzt im Raum der Wunder sind, im Raum des Planers der Wunder, wie wäre es, wenn wir ihm einfach in diesem Raum gemeinsam glauben würden für das Wunder eines neuen Pfingsten für den Leib Christi. Eine Bewegung der Umkehr, eine Bewegung der Neuzuwendung zu Gott, zu Jesus, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa, überall. Wie wär's, wenn wir ihm die Erlaubnis geben, dieses Wunder für uns zu planen und auszuführen? Amen. Wie wäre das? Weißt du? Also ich sag dir ganz ehrlich, das ist das Wunder, für das ich am allermeisten kämpfe. Das ist mein ehrliches Herz. Das ist das Wunder, für das ich am allermeisten kämpfe. Und eine Sache, oder ein Wort, das mich da über die Jahre immer wieder begleitet hat, ist dieses Wort des Engels an John G. Lake in den 1920er Jahren. Du kannst es nachlesen in Generäle Gottes, kommt es in der Biografie von John G. Lake. Da heißt es, also so ist jetzt wörtlich von Robert Sliarden geschrieben, heißt es, John G. Lake ist in den 20er Jahren ein Engel erschienen. Der schlug die Apostelgeschichte auf und zeigte auf Pfingsten, also Apostelgeschichte 2, und andere Offenbarungen des Heiligen Geistes in der Bibel und sagte, das ist Pfingsten, wie Gott es durch das Herz Jesu gegeben hat. Strebe danach, kämpfe darum, lehre die Menschen dafür zu beten, denn diese Erfahrung und nur diese Erfahrung wird das Verlangen des menschlichen Herzens stillen und nur darin liegt die Kraft, die nötig ist, um die Mächte der Finsternis zu überwinden. Amen. Weißt du, ich sag dir eins. Gebet ist mächtig. Der Bobby hat es heute Morgen gesagt, Gebet ist mächtig. Eine Oma im Gebet ist mächtiger unter Umständen als 1000 Heerscharen der Hölle. Ja, denk an Rhys Howells im Zweiten Weltkrieg, der gebetet hat mit einer ganz kleinen Gebetsarmee, 30, 40, 50 Leute da in der Gegend von London, glaube ich, war es. Und auf wirklich bis heute nicht wirklich, auch historisch nicht erklärbare Weise, hat Gott Hitler davon abgehalten, die englischen Armeen damals in Dünkirchen an der Grenze zur Nordsee in den Niederlanden zu vernichten, sondern hat ihnen die Zeit gelassen, einfach über den Kanal zu entkommen. Ja. Und das war ein entscheidender Punkt für den Zweiten Weltkrieg, für den Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Durch einen Mann mit ein paar Fürbittern. Also Gebet ist gewaltig mächtig und Gebet ist wichtig. Entscheidend. Aber ich sag dir, es ist auch wichtig, dass wir für das Richtige beten. Weil ich sag dir etwas, Gebet ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes, ohne dass die Ausgießung des Heiligen Geistes kommt, ist eben nicht die Erfahrung, die die Mächte der Finsternis am Ende überwindet. Amen. Sondern was die Mächte der Finsternis am Ende überwindet, ist, dass die Gemeinde Jesu in Pfingsten lebt. In einer Dimension von Erfülltheit mit dem Heiligen Geist. In einer Dimension von Übernommensein vom Heiligen Geist. In einer Dimension des übernatürlichen Lebensstils, wo Zeichen und Wunder dir folgen, du nicht mehr Zeichen und Wunder folgst. Wo es einfach normal ist, dass die Kranken gesund werden. Wo es normal ist, dass die Toten auferweckt werden. Wo es normal ist, dass Menschen einfach in Scharen sagen, was können wir tun, dass wir errettet werden? Amen. Also, ich sag dir was, ganz ehrlich. Das ist ein geistlicher Raum. Das ist eine geistliche Dimension. Weißt du, wir sprechen gerne von Räumen der Wunder und ich habe da auch schon viel drüber gelehrt, unterschiedliche Räume, ich habe selber ein paar im Himmel gesehen, Räume mit Körperteilen, Räume, ich habe mal den göttlichen Anästhesieraum im Himmel gesehen und den Organerneuerungsraum, das war spannend, okay, gehe jetzt nicht näher drauf ein, so verschiedene Räume, weißt du, die es im Himmel gibt für bestimmte einzelne Wunder, ja. Das ist wunderbar. Aber ich sag dir, lass uns mal die ganze Sache eine Ebene höher nehmen und lass uns einfach sehen, hey, was die Jünger in Apostelgeschichte Kapitel 2 erlebt haben, war nichts anderes als eine ganz bestimmte geistliche Dimension, einfach ein geistlicher Raum, der im Himmel, und jetzt kommt's, offen steht für den Leib Christi seit 2000 Jahren. Amen. Nicht erst geöffnet werden muss, sondern der offen steht. Die Frage ist nur, wann gehen wir hinein? Wann gehen wir hinein? Wann sagen wir, jawohl, wir gehen in diesen Raum? Und okay, da ist jemand, Halleluja. Herzlich willkommen. Kommt schon jemand mit? Okay, wir sind schon zu zweit. Preis den Herrn. Meine Frau kommt, glaube ich, auch mit. Ah, Andreas kommt auch mit, oder? Ja, Halleluja. Preis den Herrn. Wir sind nicht allein. Ja. Verstehst du? Und das ist die Einladung Gottes an uns. Er sagt einfach, hey, wie Johannes es gesehen hat, Offenbarung Kapitel 4, ich sah im Himmel eine geöffnete Tür. Also Johannes sah nicht eine verschlossene Tür und der Engel sprach zu ihm, bete und faste, dass diese Tür aufgeht. Sondern Johannes sah eine geöffnete Tür und er hörte die Stimme des Engels und der Engel sagte, komm hier herauf. Komm in diese Dimension hinein. Komm doch einfach in die Dimension von Pfingsten hinein. Also, tu doch einfach mal so, wie wenn Pfingsten da wäre. Das wäre auch mal ein interessantes Experiment. Ja? Man könnte es auch Glauben nennen. Dann ist kein Experiment mehr. Ja, verstehst du, was heißt Glauben? Glauben heißt einfach so, einfach mal davon ausgehen, dass das stimmt, was das Wort Gottes sagt. Einfach mal so tun, wie wenn es wahr wäre. Wenn du glaubst, dass du geheilt bist, dann tust du einfach mal so, wie wenn du geheilt wärst, obwohl es vielleicht noch zwickt in dem Moment. Aber du tust einfach mal so und sagst einfach mal, okay, ja, ich glaube, dass ich geheilt bin. Oh, Gesundheit. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Ja? Ich hätte gleich sagen müssen, Amen, ich empfange es. Okay. Halleluja. Ja, Gott wird an diesem Wochenende übrigens auch Allergien heilen. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Ja, Halleluja. Okay. Wo war ich jetzt? Genau. Weißt du, du sagst einfach, hey, ja, ich bin so da. Ich bin schon da. Ich bin in diesem Raum. Ich bin in dieser Dimension. Als Leib Christi, weißt du, wir sollten im Glauben ergreifen, dass wir im Raum von Pfingsten leben. Ich sag dir so, unsere Gemeinden sollten eigentlich ein permanenter Obersaal sein. Also, wo die Leute reinkommen. Sie kommen rein und ich sag mal, wusch. Und dann gehen sie raus, so wie Jesus gesagt hat. Und sie zogen aus. Ja, das heißt ja, Markus 16, Vers 19, kannst du nachlesen, direkt nach dem Obersaal erleben. Sie zogen aus und sie gingen hin, sie verkündigten das Evangelium überall, wo sie hinkamen, während der Herr mitwirkte mit Zeichen und Wundern und machtvollen Taten. Amen. Wir brauchen Obersaalgemeinden. Halleluja. Obersaalkonferenzen sind schon nicht schlecht. Aber Obersaalgemeinden sind noch besser. Oh, Halleluja. Oder wenn du sonntags in Gottesdienst wieder sagst, okay, ich gehe heute wieder in den Obersaal. Heute werde ich wieder abgefüllt. Heute werde ich wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit neuer Power, mit frischer Power, um rauszugehen. Also das ist doch alles, worauf es im Endeffekt ankommt. Geht hin, was? Heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es weiter. Hey, du brauchst Gott nicht mehr zu fragen. Lass mich dir noch einen Tipp geben. Du brauchst Gott nicht mehr zu fragen, was ist meine Berufung? Du hast schon eine Berufung. Wie heißt deine Berufung, Samuel? heilt die Kranken, weckt die Toten auf. Genau. Predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst hast du empfangen, umsonst gibst du es weiter. Halleluja, das ist dein Auftrag. Das ist einfach, weißt du? Also ich habe so ein paar Punkte gehabt in meinem Leben, da war ich irgendwie verwirrt, weil schwierige Situation, keine Ahnung, ist egal was, auf jeden Fall durcheinander. Und ich habe gesagt, Herr, wo geht's lang? Dann hat er gesagt, schau in meinem Wort. Schau nach, was ist dein Auftrag? Weil ich wollte es wirklich wissen. Herr, was ist mein Auftrag? Wozu bin ich hier? Was soll ich tun? Und ich habe nachgelesen. Da steht zum Beispiel, wenn ihr hingeht, predigt und sprecht. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Ja, da steht es wieder. Ist zum Greifen nahe, es ist da. Ihr müsst nur greifen, verstehst du? Ihr müsst nicht runterreißen, sondern ihr müsst einfach nur ergreifen. Ihr müsst nicht herabbeten, sondern es ist da. Ihr müsst nur hineingreifen. Komm hier herauf. Halleluja. Heil Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Okay, habe ich gesagt, ja, Herr, aber bin ich dafür auch ausgerüstet? Okay, dann hat er gesagt, Lukas 4,18. In Christus, der Geist des Herrn ist auf dir, auf mir. Oh, dann habe ich mir den Zettel hingemacht, bei mir und meinem Drucker habe ich hingeschrieben, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Jeden Tag drauf geschaut, deswegen kann ich es inzwischen auswendig. Ja, natürlich. Weißt du, weil das ist deine Berufung. Der Geist des Herrn ist auf dir. Hallo? Sag mal zu deinem Nachbarn, der Geist des Herrn ist auf dir. Weil er dich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen. Wow, der Geist des Herrn ist auf euch, wisst ihr das? Wow, ihr seid Teufelszerstörer, Krankenheiler, Totenauferwecker, Engelsaktivierer. Hey! Hey! Hey! Ja. Yeah. Amen. Warum lasse ich dieses schreien? Damit du es auch am Montag nicht vergessen hast. Ja? Montag ist ja Pfingstmontag. Ja, was machen wir am Pfingstmontag? Was ist unser Auftrag am Pfingstmontag? Predigt und sprecht. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Dienstag? Oh, Dienstag muss ich zur Arbeit. Ja, weißt du, die Apostel oder die Urgemeinde zumindest, die mussten auch irgendwann zur Arbeit. Aber die kamen aus dem Obersaal. Du gehst aus dem Obersaal zur Arbeit. Und hoffentlich nicht nur nach diesem Wochenende. Sondern... Weißt du, Gott möchte, dass wir als Gemeinde in dieser geistlichen Dimension von Pfingsten leben. Permanent leben. Also nicht nur ein Streben nach einer Erfahrung. Also gerade auch das Wort Erweckung ist teilweise zu so einem Sehnsuchtswort geworden im Leib Christi. So ein Sehnsuchtswort, so nach dem Motto, wenn dann die große Erweckung kommt, dann wird alles anders. Weißt du, entweder wir ergreifen irgendwann einmal, dass die Erweckung bereits da ist, dass der Himmel bereits offen ist, dass Jesus bereits in uns lebt, dass der Geist des Herrn bereits auf uns ist, dass der Heilige Geist bereits in uns ist, dass er durch uns fließt, dass unsere Gemeinde ein Obersaal ist, in dem wir abgefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Entweder wir ergreifen es irgendwann einmal oder das, was Menschen Erweckung nennen, werden wir nie erleben. Wir können noch 100 Jahre lang beten und sagen, oh Herr, schenk die große Erweckung. Aber wenn wir nicht glauben, dass wir schon da sind, weil es das Wort sagt. Halleluja. Wer ist bereit, es zu glauben? Also das ist die Herausforderung. Steht nun fest. Steht nun fest in dieser Wirklichkeit. Steht nun fest in dieser Dimension. Steht nun fest in diesem Zuhause. Steht nun fest in dieser Power. Steht nun fest in dieser Realität. Oh, Halleluja. Das heißt, wir müssen es immer wieder neu durchsetzen gegen all die anderen Einflüsse, gegen all die anderen Gefühle, die manchmal kommen möchten, gegen all das, was das Sichtbare anzeigt. Also ich war in Gottesdiensten, ich habe Gottesdienste gemacht. Ich weiß noch einmal, da war ich zum ersten Mal an einem Ort für einen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Dann bin ich da reingekommen, dachte ich, okay, also Kühlschrank ist hier wirklich noch eine Übertreibung für die Atmosphäre. Es war eher Gefrierschrank, ja? Minus 20 Grad, ja, so etwa. Ja? Verstehst du? Und du, meine Güte, meinst du, ich hätte, weißt du, da hast du in so einer Atmosphäre erstmal null Glauben, dass irgendwas passiert. Aber weißt du, die Sache ist die, was glaubst du? Glaubst du der Atmosphäre um dich herum? Weißt du, es ist leicht hier drin zu glauben, dass Gott da ist. Ist ziemlich leicht, weil zum Beispiel er sitzt in dem neben dir. Ja? Also der ist in dem neben dir. Überall um dich herum sind lauter Leute, Container von Gott. Also es ist relativ leicht zu glauben, dass Gott, er ist sogar in dir, ja. Halleluja. Es ist relativ leicht zu glauben, dass Gott da ist. Ja? Aber dann, wenn du in so einer Atmosphäre bist, allgemeine Gefrieratmosphäre, ja, bei der Arbeit, was auch immer, du kommst morgens rein und Besprechungen der Angestellten und so weiter und absolute Stress, Panik, keine Ahnung, Ärger, was auch immer, ist nicht unbedingt der Himmel. Aber weißt du, die Frage ist, was glaubst du, wo du zu Hause bist? Was glaubst du, was bewegt sich um dich herum? Also du bist dazu bestimmt, Atmosphärenveränderer zu sein. Amen. Also ich habe erlebt, dass Gott die größten Wunder in der größten Gefrierschrank-Atmosphäre tut. Tatsächlich. Ja. Aber weißt du, Gott muss nur einmal so mit dem Finger schnippen und die ganze Atmosphäre ist gedreht. Ich habe noch nie erlebt, dass am Ende es immer noch die gleiche Gefrieratmosphäre war. Weil sonst hätte ich was falsch gemacht. Hätte ich nämlich nicht geglaubt an den, der in mir ist. Amen. Weil was ist mit dem, der in mir ist? 1. Johannes 4, Vers 4. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Das heißt, die Realität des Himmels in mir ist stärker als die Realität des Teufels, der Finsternis, da draußen oder wo auch immer um dich herum und manchmal in deiner eigenen Seele und manchmal in deinen eigenen Gedanken. Manchmal sitzt die größte Finsternis zwischen deinen beiden Ohren. Du machst dir Sorgen um alle möglichen Dinge, die sowieso nie eintreffen. Die noch nicht mal real sind, aber du denkst, sie könnten mal real sein. Irgendwann könnten sie mal real sein. Sind da oben. Gibt es sonst gar nicht. Nicht existent. Aber da oben. Aber ich sag dir, der da drin. In dir drin. Zeig mal da drauf, weißt du. Jesus hat nicht gesagt, aus eurem Hirn werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Bewusst, ja. Also dein Hirn ist gut für manche Dinge, ist wunderbar, will dir auch niemand wegnehmen. Aber die Ströme lebendigen Wassers kommen da nicht her. Muss ich auch erst lernen. Weil ich bin so aufgewachsen, dass du mit deinem Hirn alles erledigst. Du kommst durchs Leben durch dein Hirn. So wirst du in unserem Schulsystem erzogen. Das ganze Schulsystem basiert fast nur darauf. Ja. Ich meine, das bisschen Sport, was du noch machst und ein bisschen Kunst und vielleicht noch ein bisschen Musik und so, aber das zählt sowieso alles nicht im Abi. Kannst alles abwählen. Ja? Aber was zählt am Ende ist dein Hirn. Das heißt, dir wird gesagt, hey, trainier dein Hirn und du kommst gut durchs Leben. Aber ich sag dir, willst du Ströme lebendigen Wassers erleben, so wie Jesus es uns verheißen hat, dann ist es nicht dein Hirn, auf das es ankommt, sondern ist es dein Innerstes. Aus deinem Innersten fließen Ströme lebendigen Wassers hervor. Oh, Halleluja. Oh, wie wäre es, wenn wir heute Nachmittag einfach zusammen, wirklich, das einfach im Glauben, also es ist dieser Glaubensquantensprung. Du kannst es in einer Sekunde, ich habe es so im Laufe der Jahre, habe ich mir das so antrainiert. Weißt du, glaubst du, dass es so ist, dass ein Pastor oder ein geistlicher Leiter, egal wie gestylt er jetzt sein mag, dass er immer, bevor er auf die Bühne kommt und was er sich dient in Gott, dass er vorher nie angegriffen ist, nie komische Gedanken hat, nie irgendwie was so kommt, was völlig seine Aufmerksamkeit gewinnen will und was vielleicht auch nicht so heilig ist, was ich da vielleicht dann manchmal bewegen will, natürlich immer weniger, aber es bewegt sich noch manchmal so. Verstehst du? Weißt du? Manchmal habe ich gesehen, Leute gehen auf die Bühne und das Erste, was sie tun, ist, sie sagen erstmal der Versammlung, wie sie sich gerade fühlen. Sagen sie so, oh, ich, Ich bin ja eigentlich total müde, aber lass uns den Herrn preisen. Kommt total Freude auf den Saal, alle sind völlig begeistert. Der Glaube geht unter die Decke. Ja. Verstehst du? Also merkst du was? Das willst du ja nicht, oder? Oder du willst nicht in einer Gemeinde sitzen, wo der Pastor morgens herkommt und erstmal 10 Minuten Monolog hält, wie schlecht es ihm geht und was er alles erlebt hat die Woche und was alles schief lief und dann sagt am Ende, ja, aber lass uns entscheiden, trotzdem den Herrn zu preisen. Das ist nicht sehr einladend, ja? Ja. Aber weißt du, deswegen müssen Pastoren, Leiter, müssen sie als allererstes lernen, diesen Quantensprung zu machen. Zu sagen, okay, das sagt jetzt mein Gefühl, aber bumm, da bin ich zu Hause. Hallo, ich bin Himmelsbürger, ich bin im Himmel, versetzt an himmlische Orte. Wow, ich bin im Himmel. Gerade noch. Nein. Halleluja. Also, und ich sage, das ist nicht fake. Sondern du machst diesen Sprung, verstehst du? Manchmal machst du den Fehler, dass du denkst, ja, ich muss ja wahrhaftig sein, ich muss ja ehrlich sein, ich muss ja dazu stehen, wie es mir geht. Aber weißt du, ich habe dir das Beispiel gegeben von dem Pastor. Du willst keinen Pastor, der vorne steht und sagt, oh, mir geht so schlecht und ja, okay, lass uns trotzdem den Herrn preisen. Und am Ende des Lobpreises sagt er, ja, wisst ihr, ich bin eigentlich total müde, aber lass uns noch 10 Minuten weitermachen. Und eigentlich kann ich gar nicht mehr und... Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich eigentlich sagen wollte, aber wir müssen ja hier auch eine Predigt machen, also lass uns noch was predigen. Das willst du auch nicht. Aber verstehst du, deiner eigenen Seele gestattest du oft genau das. Amen. Und du sagst, ja, ich fühle mich aber so. Ja, der da vorne sagt, jetzt preisen wir den Herrn. Ja, aber ich muss mal erstmal aufrichtig sein, erstmal wahrhaftig sein. Mir geht's schlecht, ich fühle mich nicht gut. Der hat mich gerade aufgeregt, der war nicht nett zu mir. Der Pastor hat mich nicht mal begrüßt, als ich reingekommen bin. Also, Quantensprung des Glaubens ist, ich bin woanders zu Hause. Amen. Ich bin auf einer anderen Ebene zu Hause. Halleluja! Und genau dieser Quantensprung des Glaubens, dieser Quantensprung auf eine andere Ebene ist das, was die Gemeinde Jesu braucht, um Pfingsten tatsächlich zu erleben, um das zu erleben, was es heißt in Epheser 2, Vers 6, dass er nämlich in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Er beginnt es zu erweisen in dem Moment, wo wir sagen, hey, wir haben es, wir sind schon da, es gehört uns, wir gehen einfach da rein, bing, wir sind da. Hallo, herzlich willkommen im Obersaal. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Halleluja. Halleluja. Oh, shakara basika baba basika da da da da da. Ora pasika da da da basika da da da da da. Ora pasika da da la basika na manto korobosan da da da da. Ekara pasika na mama shika da manto ro ro do do do do. Hey, araka da pakaba da papabanda. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa. Oh, ich frage dich, wie viele von euch wollen in ihrem Leben an diesem Wochenende persönlich Pfingsten erleben? Und zwar nicht ein runtergetuntes Pfingsten, sondern das Pfingsten in genau der Dimension, in genau der Power, wie sie es in Apostelgeschichte 2 erlebt haben. Genau in dieser Dimension. Das heißt nicht, dass es genau so aussehen muss und dass genau das so und so sich manifestiert, aber in genau auf genau dieser Ebene, in genau dieser Power, in genau dieser Dimension der Ausgießung seines Geistes. Wie von euch wollen genau das erleben? So, dann sage ich dir jetzt, ja. Halleluja. Dann sage ich dir jetzt, hey, du bist da, es ist offen, es ist da. Lass es uns gemeinsam ergreifen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Lass es uns gemeinsam ergreifen. Lass uns beginnen, im Geist zu beten. Lass uns beginnen, wirklich diese Ausgießung willkommen zu heißen, in Empfang zu nehmen. Vater, wir danken dir, Herr. Herr, dass wir versetzt sind an himmlische Orte, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir versetzt sind in den Obersaal, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir versetzt sind in dem Raum, wo der Heilige Geist sich ausgießt. ihr aber werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, du darfst dich übrigens frei bewegen. Wir sind im Obersaal. Beweg dich einfach frei. Was du auf dem Herzen hast, beweg dich frei. Wir sind im Wohnzimmer Gottes. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir in dieser Ebene dort zu Hause sind, Herr, wo die Jünger zu Hause waren, als der Heilige Geist sich an Pfingsten ausgegossen hat. Ja, fühlt euch frei. Ihr könnt euch ruhig frei bewegen. Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich einfach aus. Streck dich einfach aus. Oh, resekanamando dololo shakada. Oh, rakemananabashikada rabasandarada. Oh, rabasikada lalabashiananananano. Oh, redede. Shadaramando. Ederadashikaranando. Ederalamando. Robobo. Ederede. Yapandodo. Ederede. Göy. Yes. Senamanda. Randa. Ramaranda. Oh, komm, Heiliger Geist. Pass auf. Wir sind in diesem Raum. Wir sind in diesem Raum, wo der Heilige Geist sich ausgießt. Lass uns einfach gemeinsam und in Einheit diese eine Sache im Glauben sagen. Lass uns einfach gemeinsam nur sagen, komm, Heiliger Geist. Mit dieser Entschiedenheit, mit diesem Glauben, in dem Moment, wo wir das sagen, kommt er. Okay? Also ich zähle bis drei. Und dann sagen wir einfach alle gemeinsam, komm, Heiliger Geist. Eins, zwei, drei. Komm, Heiliger Geist. Yeah. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Puh. Halleluja. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich lasse ihm einfach den Raum. Oh, pass auf. Bleibt einfach mal nur auf diesem Akkord. Bleibt einfach nur mal da drauf, weil ich glaube, dass der Heilige Geist das tun will. Jetzt haben wir gerade gewechselt. Lass uns. Okay. So. Mhm. Ja, yeah. Yeah, da ist es. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Tritt ein in diese Dimension. Mehr Heiliger Geist. Heiliger Geist. Wir sind im Obersaal. Gott gießt seinen Geist aus. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Oh, jetzt spüre ich, wie eine Welle von Kraft kommt. Und diese Kraft wird einiges aus deiner Seele und auch aus deinem Körper rausnocken in einem Moment. In einem Moment. Mach dich bereit. Oh. Oh. Kraft kommt. So. Kraft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich spüre, wie der Heilige Geist einige ganz speziell salbt, auch zum Dienst, der verschiedene Salbungen austeilt. Jesus äußert sich im Wesentlichen durch 5 Hauptsalbungen, durch 5 Hauptdienste. Und egal, ob du jetzt eine Dienstgabe bist, aber jede dieser Salbungen möchte in unterschiedlicher Gewichtung bei jedem wirksam werden lassen. Aber manches salbt einfach spezifisch auch in diese Richtung. Und ich sehe, wie er beginnt, wirklich prophetische Salbung freizusetzen hier im Raum. Und er wird jetzt einfach kommen auf einige, die einfach auch wirklich berufen sind. Manche berufen zum prophetischen Dienst, manche vielleicht als Propheten. Andere einfach nur, ja, wie jeder Christ einfach prophezeien, Worte der Erkenntnis haben. Aber da ist eine prophetische Salbung, die sich freisetzt. Vater, in dem Namen Jesus setze ich diese prophetische Salbung jetzt frei hier in diesem Raum. In Jesu Namen, komm, komm, komm auf deine Söhne und Töchter. Jetzt, jetzt. Ja. Empfang es. Empfang es. Auf manche kommt es sehr stark. Da ist eine starke prophetische Salbung auf deinem Leben. Halleluja, das ist ein prophetischer Mantel, der auf dich kommt. Wow, yes, empfang es. Das ist eine sehr starke Salbung, aber sehr druckvolle Salbung teilweise. In Jesu Namen, empfang es. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, oh, Halleluja, Halleluja, oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich spüre, wie eine neue Salbung dazukommt, eine zweite Salbung, und zwar wirklich die Salbung für Wunder und Heilungen. Salbung für Wunder und Heilungen. Oh, in Jesu Namen setze ich diese Salbung frei über jedem Einzelnen jetzt. In Jesu Namen empfang es. Jetzt. Oh, da ist es. Da ist es, da ist es, da. Wow, ja. Oh, ja, manche nimmt es völlig weg. Halleluja, das ist in Ordnung, das ist okay, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja, wir gehen nicht hinter Manifestationen her, aber wenn der Heilige Geist einfach stark wirkt, dann schämen wir uns auch nicht. Halleluja, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Wow. Und jetzt sehe ich Feuer. Ich sehe Feuer. Feuer. Feuer für Evangelisation. Feuer für Seelen. Feuer für die Verlorenen. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Es füllt sich immer mehr. Es füllt sich immer mehr. In den verschiedenen Salbungen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann ist da diese Pioniersalbung. Man nennt sie auch die apostolische Salbung. Es ist diese Salbung wirklich für Pioniere. Es können Pioniere sein im Gemeindedienst, es können auch Pioniere sein im Geschäftsleben, wo auch immer. Aber da ist diese Salbung einfach wirklich, bumm, Dinge durchzubringen. Dinge, ja, Paulus hat gesagt, die Zeichen eines Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in Zeichen und Wundern und vielem Ausharren. Das ist diese Salbung, die dranbleibt, bis es da ist, die dranbleibt, bis es zur Geburt kommt. In Jesu Namen, oh, ich setze diese Salbung frei, hier im Raum, in Jesu Namen jetzt. Oh! Pioniersalbung! Frei in Jesu Namen. Oh, da ist Kraft. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Halleluja! Oh, Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Oh, danke, Jesus! Mehr, mehr, mehr! Ja, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr! Ja, ja, ja, ja! Wow! Boing! Ha, also, da muss man niemand die Hände auflegen. Der Heilige Geist macht sein Werk. Halleluja. Danke, Jesus. Du und der Heilige Geist. Halleluja. Ihr zwei habt jetzt eine Begegnung. Du machst nichts, der Heilige Geist macht alles. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Dann ist da diese pastorale Salbung. Eine ganz feine Salbung, eine ganz angenehme Salbung, eine warme Salbung. Eine Salbung, die Menschen das Gefühl gibt, zu Hause zu sein. Die Menschen das Gefühl gibt, willkommen zu sein. Die Menschen das Gefühl gibt, geliebt zu sein. Oh, danke. Weißt du, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist immer auch eine Ausgießung der Liebe. Es ist die Liebe des Vaters. Es ist nicht einfach nur bum, bum, bum, sondern es ist eine Liebessalbung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du deine Liebe ausgießt, Herr. Oh, gieß deine Liebe aus, Herr. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Also ich glaube, dass diese Erweckung, in der wir jetzt gehen, sie ist auch sehr stark eine Erweckung der Ruhe. Du glaubst es vielleicht nicht, wenn du jetzt hier bist, aber ich sag dir, Gott erweckt die Ruhe in dir. Gott erweckt diesen Raum der Ruhe in dir, wo du in Jesus zur Ruhe kommst, wo du völlig gedankenfrei einfach nur noch ihn anschaust, von Angesicht zu Angesicht, wo du in ihm zur Ruhe kommst. Dieser Friede ist höher als alle Gedanken, höher als alles, was von außen kommt. Oh, setz es frei, Heiliger Geist. Setz es frei. Setz es frei. Mhm. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. So, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann sättigt er dich in einer vollkommenen Weise. Vollkommen. Du hast eine so vollkommene Sättigung mit seinem Frieden, mit seiner Liebe. Und zugleich bist du nicht einfach nur gesättigt für dich selber, sondern in dir bewirkt er dieses Feuer, dieses Brennen, das, was du empfangen hast, weiterzugeben. Das, was du empfangen hast, rauszulassen. Oh, ich glaube, ich spüre gerade, er übernimmt uns wirklich mit einer Liebe für die Menschen um uns herum. Wirklich mit einer übernatürlichen Liebe, dass du, ja, du, manche werden es vielleicht so erleben, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie könnten jeden umarmen, der hier im Raum ist. Und solange das für die Leute okay ist, fühl dich frei zu tun, was auch immer. Aber solange es, ja, absolut, wir sind Familie, Halleluja. Aber weißt du, es gab diese Erweckung, diese Cane Ridge Revival Anfang des 19. Jahrhunderts, da werde ich gerade daran erinnert, in Kentucky. Und da war es tatsächlich so, dass der Heilige Geist hat sich in dieser Weise ausgegossen und dann, wenn der Heilige Geist die ausgegossen hat, dann kam so eine Liebe auf die Versammlung, dass sie sich einfach spontan hat einer den anderen umarmt, sie sind durch die reingegangen, einer hat den anderen umarmt. Das war einfach so eine Ausgießung der Liebe Gottes. Ja, verstehst du, in einer reinen Form, nicht? Da war niemand auf Partnersuche oder so irgendwas, sondern das ist einfach diese Liebe Gottes. Halleluja. Oh, danke, Herr. Ja, ja, setz diese Liebe, setz diese verzehrende Liebe in uns frei, Herr. Setz diese überfließende Liebe, Herr. Setz diese Liebe, die weiterfließen will, Herr. Setz diese Liebe, die weiterströmen will, Herr. Setz sie frei in uns, Herr. Setz sie frei durch uns, Herr. Setz sie frei um uns, Herr. Oh, setz sie frei in unserer Mitte, in Jesu Namen. Oh. Wow. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und damit geht der Ruf raus in die Welt. Er geht raus durch dich. Er geht raus durch dich. Vielleicht schaust du über Livestream zu und du bist vielleicht zufällig hier auf diesen Kanal gekommen und denkst, was ist das hier? Ich sag dir, was es ist. Dies ist es, was durch den Propheten Joel geredet worden ist. In diesen letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und meine Söhne und meine Töchter werden weissagen. Wow, das heißt, sie werden überfließen von der Herrlichkeit Gottes. Sie werden überfließen vom Wort Gottes. Sie werden überfließen von der Liebe Gottes. Halleluja. In diesen Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Halleluja. Dies ist es. Dies ist es. Vater, wir danken dir, Herr, dass du übernimmst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du fließen lässt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du hinaus fließen lässt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dies hier ein Obersaal ist, Herr, so wie der Tempel von Hesekiel, Herr, aus dem es herausfloss, das Wasser aus dem Tempel herausfloss, Herr. Das Wasser unter der Tür hindurchfloss. Es konnte nicht im Tempel bleiben, Herr. Danke, Herr, für überfließende Tempel, Herr. Danke für überfließende Container, Herr. Danke, Herr, für überfließende Gemeinden, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für überfließen. Halleluja. Überfließen nach Deutschland, Herr. Nach Europa, Herr. In die Nationen. Überfließen. Überfließen. Überfließen. Überfließen. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh. Dein Herz für diese Welt, da ist ein Ruf, der geht vor. Gnade hat, sind für dich so. Seine Liebe lädt dich ein. Sein Vaterhaus ist zugleich das Weinhaus. Das heißt in Hohem Lied 2, Vers 4, er hat mich in sein Weinhaus geführt und sein Banner über mir ist Liebe. Und ich spüre, wie er gerade jetzt zum Schluss hier wirklich diesen neuen Wein ausgießt. Oh, und er möchte, dass du dich so richtig voll trinkst nochmal. So richtig voll trinkst. So richtig voll trinkst. So richtig voll trinkst. Oh, so richtig voll trinkst mit diesem neuen Wein. Oh, so richtig voll trinkst. Du kannst das im Glauben einfach tun. Einfach trink dich voll. Trink dich voll. Oh, trink dich voll. Er möchte dich übernehmen. Oh, er möchte dich übernehmen. Oh, er möchte dich übernehmen. Er möchte dich übernehmen. Oh, so richtig voll. Oh, so richtig voll. Oh, so richtig voll. Oh, so richtig voll. Oh, so richtig voll. Oh, so richtig voll. Oh, so richtig voll. Oh, so richtig voll. So richtig voll. Oh, so richtig voll. Oh, so richtig voll. Deinem Nachbarn auch ein bisschen was. Gib ihm auch mal ein bisschen was ab. Tu ihn einfach mal auch mal ein bisschen so abfüllen. Tu einfach mal das Fässchen bei deinem Nachbarn ansetzen, okay? Einfach mal bei deinem Nachbarn. Oh, füll. Komm. Halleluja. Sein Geist aus. Leg einfach nur mal jemand die Hand auf die Schulter. Pass auf, ich zeige euch was. Ihr könnt mal ganz aufhören. Das Lobpreisteam kann mal komplett aufhören. Also ich möchte einfach zeigen, Gott gießt jetzt seinen Geist aus hier in diesem Raum. Und das ist jetzt unabhängig von irgendetwas, was von vorne kommt. Es ist initiiert. Und es geht jetzt weiter. Es geht einfach weiter. Es geht einfach weiter. Sag einfach in Richtung zu deinem Nachbarn, sag einfach mehr. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Hm. Mehr. Mehr. Ach, da oben auf der Empore. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir noch was. Jetzt kannst du langsam zu deinem Platz zurückgehen und während du zu deinem Platz zurückgehst, kannst du zwischendurch auch nochmal zu zwei, drei Leuten sagen, mehr. Und du wirst merken, die ausgehst und geht einfach weiter. Die geht einfach weiter. Weißt du, da wo du hingehst, die geht einfach weiter. Die ausgehst und geht einfach weiter. Geht einfach weiter. Mehr. Mehr. Einfach weiter. Einfach weiter. Eieieiei. Ah. Oh. Schicke die in den Himmel rein. Schicke die in den Himmel rein. Schicke die in den Himmel rein. Schicke die. Sag mal zu jemand in deiner Nähe, schicke die in den Himmel rein. Schicke die in den Himmel rein. Ja, ausgehst und geht weiter. Schicke die in den Himmel rein. Jetzt nehmen wir noch eine Sammlung ein, okay? Ja, ausgehst und geht weiter. Ist völlig unabhängig. Aber wir nehmen jetzt eine Sammlung ein. Wir geben die Eimer gleich durch. Was ist mit dem Mikro? Wir geben die Eimer gleich durch. Sind die leiser geworden? Wir geben die Eimer gleich durch. Und während du, pass auf, und wenn du den Eimer weitergibst, wenn du, du kannst ja was reintun in Bar oder die Verpflichtungserklärung, die ist unter deinem Stuhl, ja, nimmst du einfach, machst das, was er dir zeigt und dann, wenn du den Eimer weitergibst, dann sagst du einfach zu dem, dem du es weitergibst, sagst du einfach, schicke die in den Himmel rein, okay? Schicke die in den Himmel rein. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Okay, frag den Heiligen Geist, was du geben sollst, frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Ja, es ist Pfingsten. Gott gießt seinen Geist aus, du säst hinein, das Pfingsten. Wow. Was interessant ist, dass damit Pfingsten immer weiter auf dieser Erde voranschreiten kann, braucht es tatsächlich auch Finanzen. Es geht nicht ohne. Ja, es hat noch kein Pfingsten gegeben, wo es ohne Finanzen gegangen wäre. Auch in der Urgemeinde ging es nicht ohne Finanzen. Und die waren extrem großzügig. Die waren wirklich extrem großzügig. Das ist wirklich, an dem Level sind wir noch nicht ganz, aber wir kommen da immer mehr hin. Halleluja. Weißt du, ne? Aber, ja. Wir säen hinein einfach in diesen Boden und wir glauben wirklich, dass, weißt du, wir glauben, dass hier an diesem Wochenende etwas ausgelöst wird, was wirklich Wellen schlägt. Überall. In ganz Deutschland, in ganz Österreich, in der ganzen Schweiz, in ganz Europa, in den Nationen, dass es wirklich um die Welt geht, dass wirklich die Ausgießung seines Geistes um die Welt geht. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Filderstadt, in Baden-Württemberg, in Deutschland und bis an die Enden der Erde. Amen. Und da hinein wollen wir jetzt sehen, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde geht. Halleluja. Dass das Wort gepredigt wird, dass Missionare ausgesandt werden, dass Evangelisten ausgesandt werden. Der Adam Thompson hat am Donnerstag vor einer Woche dieses prophetische Wort gehabt, dass Gott in Deutschland viele, viele, viele Reinhard Bonkes aufrichten will, die wirklich das Evangelium in die Länder des Ostens, in die Länder des Westens, überall da, wo Deutschland im Zweiten Weltkrieg Zerstörung hingebracht hat, werden die Evangelisten ausgehen und Erweckung bringen. Amen. Und da wollen wir hineinsehen. Da wollen wir hineingeben im Glauben, weil wir wollen ein Teil davon sein. Wir wollen sie auch finanzieren, wenn sie gehen wollen. Amen. Also, lass uns wirklich hinein investieren. Lass uns geben. Und die Ausgießung geht weiter. Wenn du jetzt, wie gesagt, wenn wir den Eimer durchgeben, sag zu deinem Nachbarn, wenn du den Eimer durchgibst, schicke die in den Himmel rein. Halleluja.